jetzt auch nochmal singen, ohne die Musikinstrumente. Alle zusammen im Raum, lasst uns einfach das im Glauben singen. Ohne die Musikinstrumente, ohne die Musikinstrumente. Deine Herrlichkeit ist hier. Deine Herrlichkeit ist hier. Für deine Herrlichkeit, die hier ist, Herr. Wir danken dir, Herr, dass in deiner Herrlichkeit du selber durch den Raum gehst, Herr. Du selber zu jedem Einzelnen gehst, Herr. Jedem Einzelnen begegnest, Herr. Jeden Einzelnen berührst, Herr. Oh, wir danken dir. Wir danken dir. Oh, wir danken dir. Wir danken dir. Wir danken dir für deine Herrlichkeit, Herr. Wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. Wir danken dir. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Er setzt dich frei in seiner Gegenwart. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Und ich habe jemanden spezifisch gesehen mit einem Trauma in deiner Seele. Und zwar habe ich gesehen in so einem Bild, ich habe gesehen, wie ein Toter weggetragen wurde, und an dem, wie er weggetragen wurde, konnte ich ablesen, dass er nicht eines natürlichen Todes gestorben war, sondern entweder bei einem Unfall oder vielleicht sogar bei einem Verbrechen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall nicht eines natürlichen Todes gestorben. Und da ist dieses Trauma in deiner Seele, da war dieser Todesfall in deinem unmittelbaren Umfeld, und da ist dieses Trauma in deiner Seele, und Jesus möchte dich heute Morgen freisetzen. Oh, Jesus setzt dich heute Morgen frei, einfach von diesen Bildern. Er setzt dich frei von diesem Trauma. Halleluja, Halleluja, danke Jesus. Wenn dich das betrifft, kannst du einfach kurz deine Hand heben, einfach so, dass ich sehen kann, für wen ich beten kann, wenn dich das betrifft, da hinten, okay? Ja, Jesus, setz dich gerade jetzt frei. Du empfängst seine Gegenwart gerade jetzt. Du empfängst gerade jetzt seinen Trost. Du empfängst gerade jetzt, ja, seine Heilung. In dem Namen Jesus zerbreche ich jede Macht von Trauma. Halleluja. In Jesu Namen, und ich befehle jedem Geist des Todes, deine Seele jetzt zu verlassen, in dem Namen Jesus. Jetzt, Jesus, wir danken dir, er geht durch die Reihen, seine Gegenwart ist hier. Bleib einfach in dieser Haltung, er geht durch den Raum, er berührt Menschen, er heilt Menschen. Halleluja, danke Jesus. Ich habe noch was gesehen, und zwar jemand hat entweder ein Röntgen- oder ein MRT-Bild, oder auf jeden Fall sind auf diesem Bild Punkte, wo keine Punkte sein sollten. Und es macht dir Sorgen. Dieses Bild macht dir Sorgen. Und Jesus möchte dich heute freisetzen, und er möchte dich heilen, und er möchte, ja, dass nichts mehr gefunden wird von dem, was dir Sorgen macht. Halleluja. Wen betrifft es? Streck einfach deine Hand aus. Einfach auf das bei dir. Okay. Danke, Jesus. Vater, in dem Namen Jesu Christi und durch die Kraft des Heiligen Geistes, Herr, zerbreche ich jetzt als erstes jeden Geist der Sorgen. Oh, jeden Geist der Angst. In dem Namen Jesus, ich zerbreche das über meine Schwester jetzt. In dem Namen Jesu Christi. Halleluja. Halleluja. Und in dem Namen Jesus danke ich dir, Herr, für deinen Herrlichkeitsschwamm jetzt. Ich sehe, wie so ein Schwamm gerade jetzt wirklich über dieses Bild geht. Und diese Flecken, sie verschwinden in dem Namen Jesus, und sie werden nicht mehr gefunden, was immer die Ursache war. Ich verfluche diese Ursache mit der Wurzel, und ich sage, in dem Namen Jesus, sei frei und los, sei geheilt. Halleluja, Halleluja, in Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Das sind noch mehrere andere hier im Raum, und du machst dir Sorgen wegen einer Diagnose oder wegen einer Krankheit in deinem Körper. Diese Krankheit ist eine Krankheit, die dir Sorgen macht, die dir auch Ängste macht und so weiter. Und wir wollen wirklich diese Krankheit über deinem Körper brechen heute Morgen. Wenn dich das betrifft, streck einfach deine Hand aus. Ich glaube, das ist mehrere Sinn bei dir. Ja, okay. Streck einfach deine Hand aus, Vater, in dem Namen Jesu Christi. Ich danke dir. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und Vater, als allererstes werfen wir einfach alle diese Sorgen jetzt auf Jesus am Kreuz, weil er hat es getragen. Er hat es genommen, er hat es fortgetan. Halleluja, Halleluja. Deswegen gerade jetzt, wenn da diese Sorgen sind in deiner Seele, gerade jetzt nimm sie einfach in deine rechte Hand und schleuder sie einfach mal auf ihn. So als ein Zeichen einfach deines Gehorsams. Ja, schleuder deine Sorgen auf ihn. Sag, ja, ich schleudere alle meine Sorgen auf dich, Jesus. Ich gebe sie ab in dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. Und Vater, in dem Namen Jesu Christi gehen wir jetzt an. Halleluja. Pass mal auf, kann vielleicht einfach die ihre Hand gehoben haben, einfach jemand, der in ihrer Nähe steht, einfach kurz die Hand einfach auf ihre Schulter legen. Einfach die Hand gehoben haben, einfach jemand in der Nähe steht. Vater, in dem Namen Jesus, Herr, brechen wir jetzt jede Diagnose. Wir brechen, Herr, was auch immer da über diesen Menschen hängt, in Jesu Namen, was auch immer ausgesprochen wurde, Herr. Herr, wir zerbrechen es, Herr, auch wenn es medizinisch die Fakten sein mögen, Herr, aber wir setzen jetzt die Wahrheit Gottes darüber frei, Herr. Und die Wahrheit Gottes ist, durch seine Wunden ist uns Heilung geworden, Herr. Und in dem Namen Jesus gehe ich an gegen jeden Geist der Krankheit. Ich gehe an gegen jede Macht von Krebs, gegen jede Macht von Schilddrüsenkrebs in dem Namen Jesus, gegen jede Macht von bösartigem Zellwachstum auch an anderen Stellen des Körpers. Ich gehe an dagegen in dem Namen Jesu Christi jetzt und zerbreche diese Macht. Ich zerbreche die Macht von Diabetes. Ich zerbreche die Macht von Hashimoto. Ich zerbreche die Macht auch von diesen chronischen Magen-Darm-Problemen in dem Namen Jesus. Ich zerbreche die Macht jeder Krankheit über deinem Körper jetzt in Jesu Namen, In Jesu Namen. Und wenn du Schmerzen hattest in deinem Körper, dann sage ich jetzt zu diesen Schmerzen, komm raus. Komm raus jetzt aus diesem Körper. In Jesu Namen. Schmerzen, verlass diesen Körper jetzt. In dem Namen Jesu Christi. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Beginne ihm zu danken. Sag danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine heilende Kraft. Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wer von denen, die mit Schmerzen gekommen sind, spürt jetzt, dass die Schmerzen schon nachgelassen haben oder schon ganz weg sind? Wink einfach mal mit deiner Hand. Wenn du mit Schmerzen gekommen bist, ja, bei dir? Okay, Halleluja, preis den Herrn, danke Jesus, bei dir auch, danke Jesus, überall, da hinten auch, danke Jesus, gib mir mal Jesus die Ehre, Halleluja, Halleluja, seine Gegenwart ist hier. Oh. Halleluja, lass uns nochmal singen, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Sing es von ganzem Herzen. Wir danken dir für deine Gegenwart. Du gehst durch die Reihen. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Oh, er berührt dich mit seiner Kraft. Oh, er berührt dich mit seiner Gegenwart. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja. Jemand wird geheilt von einem Hüftproblem, ganz in meiner Nähe. Wer ist das hier? Ganz in meiner Nähe. Du hast ein Hüftproblem. Jesus heilt dich gerade jetzt. Bei dir? Okay. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine heilende Kraft. Oh, danke für deine heilende Kraft jetzt, Herr. Durch dieses Hüftgelenk in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Jemand hatte schon zweimal, mindestens zweimal in deinem Leben bereits eine Art Herzversagen. Und du hast Angst, dass es ein drittes Mal passieren könnte. Aber Jesus berührt heute Morgen dein Herz. Er berührt dein Herz. Wenn dich das betrifft, komm einfach ganz schnell zu mir nach vorne. Ah, du bist es. Okay, ganz in meiner Nähe. Du hattest zweimal ein Herzversagen gehabt und fürchtest dich, dass es wieder auftritt. Leg deine Hand auf dein Herz. Halleluja, Jesus, ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine heilende Kraft, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du dieses Herz jetzt in die Ordnung Gottes bringst, Herr. Und ich sage, Herz, du hörst jetzt die Stimme von Jesus. Weil in seinem Namen befehle ich dir, normal zu schlagen, normal zu funktionieren. Und meine Schwester wird nicht an einem Herzproblem sterben. Nicht. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Lass uns ihm die Ehre geben. Du bist Sieger. Jemand hat ein starkes Problem im Darmbereich. Darmbereich. Schmerzen auch deswegen. Wen betrifft es? Streck einmal deine Hand aus. Bei dir? Ja, meistens ist es in meiner Nähe, wenn ich das einen Eindruck habe. Halleluja, leg mal deine Hand da drauf. Hast du jetzt akut Schmerzen? Ja, leg mal da deine Hand drauf, wo der Schmerz ist. Ja. Halleluja. Oh, Vater, in dem Namen Jesus, was auch immer die Diagnose gewesen sein mag, Herr, in Jesu Namen, Herr, im Himmel ist sie ausgelöscht, Herr. Halleluja. Und Jesus, du hast uns den Auftrag gegeben, Herr, zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und so sage ich jetzt, Herr, Darm, Magen, komm in die Ordnung Gottes, wie im Himmel, so auf Erden. In Jesu Namen, vollständig, was auch immer die Diagnose war, aber wie auch immer lange das da sein mag, oh, wie auch immer das Trauma sein mag, das auch damit verbunden ist. Ich sehe dich manchmal wirklich sowieso unter Schmerzen, dich krümmen. Und da ist dieses Trauma auch in deiner Seele. Ich sage jetzt auch, dieses Trauma kommt raus in Jesu Namen aus deiner Seele. In Jesu Namen jetzt. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Vollkommene Freiheit, Herr. Nicht mehr wieder. Oh, ich sehe jetzt, wie der Heilige Geist durchspült durch deinen ganzen Magen-Darm-Bereich. Oh, durchspült durch deinen ganzen Magen-Darm-Bereich. Halleluja, Jesus. Wir preisen dich. Wir preisen dich, Jesus. Oh, Gott tut sein Werk an ihr. Hier in diesem Bereich, in diesem, wo ich meine Hand hinstrecke, in diesem Bereich, da ist ein eine Person und du hast mit deinen Augen Probleme und zwar ist es so, wie wenn da Löcher in der Netzhaut oder in der Makula oder jedenfalls Löcher sind. Einfach so, dass einfach das, ich weiß nicht, das Bild sich nicht mehr voll zusammensetzt oder so. Auf jeden Fall wie Löcher da in deinem See, in deiner Sehfähigkeit drin. Wen betrifft das? Streck einfach kurz deine Hand aus, da in diesem, bei dir auch, okay? Aber ist da, ah ja, okay, komm her zu mir. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Du nimmst es auch mit, leg einfach die Hand auf deine Augen. Halleluja, danke Jesus, komm her. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Oh Vater, in dem Namen Jesus, Herr. Danke dir für deine kreative Kraft, Herr. Du kennst den Bauplan dieser Netzhaut, du kennst den Bauplan der Makula, Herr, in dem Namen Jesus. Setz sich jetzt deine göttliche Ordnung frei, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. War da ein Schleier vor deinen Augen oder wie war das? Unscharf, ja. Pass auf. Du kannst es gleich sofort testen. In Jesu Namen. Zähl bis drei. Und dann geht nochmal die heilende Kraft ganz stark rein. Eins, zwei, drei. Frei. Oh, in Jesu. Jesus. Halleluja. Weißt du, schau mal ins Licht. Schau mal ins Licht. Wie ist es denn jetzt mit dem Schleier? Wie ist es denn jetzt? Ha? Oh, Jesus. Halleluja. Oh, Gott tut sein Werk. Gott tut sein Werk. Gott tut sein Werk auch an dir. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Gott tut sein Werk an dir. Danke, Jesus. Gott tut sein Werk. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, für die göttliche Ordnung, Herr. Oh, oh, streck dich einfach mal aus im Geist. Wenn es irgendetwas gibt in deinem Körper, was noch nicht in der Ordnung Gottes ist, streck dich einfach gerade jetzt aus. Gott bringt deinen Körper in seine göttliche Ordnung. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Oh, jemand wird geheilt an seiner Schulter gerade jetzt. Frozen Schulter Syndrom. In Jesu Namen. Oh, sei frei und los jetzt in Jesu Namen. Oh, sei frei und los jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich sehe, jemand hat wie so ein Netz einoperiert. Ein Netz irgendwie einoperiert bekommen aus bestimmten Gründen, medizinischen Gründen. Und es macht dir Probleme. Jesus berührt dich gerade jetzt. Streck dich einfach aus. In seiner Gegenwart ist seine heilende Kraft. Gerade jetzt, in Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich sehe einen Tumor in der Lunge. Oh, in der Lunge. Ich weiß nicht, ob es gutartig oder bösartig ist, aber ein Tumor jedenfalls, der auch nicht ganz klein ist, sehe ich ihn im Lungenbereich. Wen betrifft es? Du kannst ganz schnell zu mir nach vorne kommen, weil ich möchte ganz kurz die Hand auflegen. Seine Kraft ist hier. Oh, er berührt dich, er berührt dich, er berührt dich, er berührt dich. Wen betrifft das mit der Lunge? Komm einfach ganz schnell zu mir nach vorne, okay? Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Ihr anderen, streckt euch weiter aus, dass seine, seine kreative Gegenwart. Oh, da kommt göttliche Ordnung. Göttliche Ordnung. Oh, göttliche Ordnung. In Jesus' Name. Oh, in Jesus' Name. Oh, göttliche Ordnung. Göttliche Ordnung. Auch in deiner Seele, in Jesu Namen. Halleluja. Göttliche Ordnung. Oh, göttliche Ordnung. Halleluja, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Göttliche Ordnung in deiner Seele und Körper, in Jesu Namen. Oh, Jesus. Danke, Jesus. Das ist seine göttliche Ordnung. Also wie im Himmel, so auf Erden. Göttliche Ordnung. Oh, es wird immer stärker. Seine Gegenwart ist hier. Oh, seine Gegenwart ist hier. Oh, da ist eine starke Kraft. Oh, seine Gegenwart ist hier. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Oh, das ist eine starke Gegenwart. Oh, das ist eine starke Gegenwart. Oh, das ist eine starke Gegenwart. Oh, Jesus. Oh, das ist eine starke Gegenwart. Oh, das ist eine starke Gegenwart. Oh, seine Gegenwart ist auf dir. Jesus. Oh, seine Gegenwart ist auf uns. Oh, sie berührt dich. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, mehr Herr. Mehr Herr von dir. Mehr Herr. Oh. Oh. Oh, nimm ihn weg mit dir, Herr. Oh, Gott hat noch viel vor mit dir. Oh, deswegen brauchst du viel Heiligen Geist, viel Kraft. Halleluja. Oh, mehr Heiliger Geist. Oh, sie Heiliger Geist. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Da ist es. Das ist starke Gegenwart. Das ist starke Gegenwart. Oh, das ist starke Gegenwart. Manchmal fragen mich Leute und sagen, warum fallen da Leute um? Ich sage dir wahrscheinlich, weil sie nicht mehr stehen können. Weil einfach die Gegenwart Gottes stark ist. Halleluja. Halleluja, Jesus. Ich schubse niemand um. So viel Kraft habe ich gar nicht, dass ich da dagegen halten könnte. Oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, er ist hier, er ist hier. Seine Gegenwart ist hier. Oh, seine Gegenwart ist hier. Ich habe jemanden im Geist gesehen, so Mitte 20, ein junger Mann, und Gott hat etwas Starkes vor mit deinem Leben und du weißt es und du spürst es auch. Aber du weißt nicht genau, wie das zustande kommen soll. Du weißt nicht, wie du es machen sollst. Klar, du kannst es sowieso nicht machen, aber du siehst nicht richtig den Weg. Du spürst einfach die starke Berufung auf deinem Leben, aber du weißt nicht, wie es weitergeht. Und Gott sagt, du brauchst zwei Dinge. Du brauchst eine Zuteilung meiner Kraft, immer wieder neu. Und das Zweite ist, du brauchst Begleitung. Du brauchst Begleitung. Du brauchst, ja, Mentoring. Mentoring. Halleluja. Und heute Morgen möchte Gott dir eine Zuteilung seiner Kraft geben. Wenn dich das betrifft, dann komm einfach ganz schnell zu mir hierher. Wenn du hier bist, im Raum, dann komm einfach ganz schnell zu mir hierher. Weil ich glaube, dass Gott jemand ruft, so um die Mitte 20. Ist da jemand hier im Raum, den es betrifft? Ist da jemand? Du? Okay, komm her. Keine Angst, keine Sorge. Halleluja. Streck deine Hände aus. Oh. Heute Morgen ist eine Zuteilung seiner Kraft. Es ist wie ein Unterpfand. Und er sagt, ja, aufgrund der Gnadengabe Gottes, die du empfängst, kämpfe den guten Kampf des Glaubens in Jesu Namen. Kraft in dich hinein jetzt. Oh, Jesus, touch it, Lord. Touch it, Lord, Jesus. Halleluja, Halleluja. More, in Jesus' name. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Alle Ehre dir. Halleluja. Halleluja. Komm nochmal her. Ich habe dich gesehen, wirklich wie du so richtig so Dämonen gekickt hast. Oh, Dämonen gekickt hast. Halleluja. Dämonen gekickt hast. Oh, mit Power, Power, Power, Power, Power, Power in dir. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Spürst du das? 40 Grad, hä? Es kribbelt alles. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Komm, lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Seine Kraft ist hier. Sein Geist ist hier. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Halleluja. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke, Jesus, für deine Kraft. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, seine Gegenwart ist so stark hier im Raum. Alles ist möglich. Er sagt dir, alles ist möglich in seiner Herrlichkeit. Alles ist möglich. Weißt du, wenn du, ich sag's dir wirklich, wenn du Knieprobleme oder Laufprobleme oder irgendwas hast, alles ist möglich in seiner Gegenwart. Ich glaube, du solltest jetzt so machen oder wie auch immer. Alles ist möglich. Halleluja. Alles ist möglich in seiner Gegenwart. Alles ist möglich. Weißt du, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Halleluja. Halleluja. Komm, lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Halleluja. Ja. Puh. Sag zu deinem Nachbarn, während du an den Platz gehst, alles ist möglich. Halleluja. Halleluja. Und dann nehmen wir das Pult runter. Halleluja. Alles ist möglich. Halleluja. Oh, Halleluja. Gibt es dahin noch Leute, die noch einen Stuhl brauchen, noch einen Platz brauchen? Okay, bei wem ist noch ein Platz frei? Meldet einfach kurz euch, hier ist noch ein Platz frei. Schaut mal, hier ist noch ein Platz frei, wenn du noch einen Platz brauchst. Hier ist auch noch ein Platz frei. Genau da hinten sind auch noch Plätze frei. Also einfach da sind noch frei. Haltet kurz eure Hand ausgestreckt, wenn neben euch noch ein Platz frei ist. Dann können es die, die noch stehen, sehen und dann können sie einen Platz bekommen. Halleluja. Preist den Herrn. Oh. Puh. Weißt du, in seiner Gegenwart ist Aufatmen. Aufatmen. Halleluja. Okay, hat jeder einen Platz? Oh, atme mal tief ein in seiner Gegenwart. Oh, weißt du, das ist die Luft des Himmels. Die Luft des Himmels. Und ich möchte heute Morgen kurz über ein Thema sprechen, das uns hilft oder das uns einen Weg zeigt, wie wir die Luft des Himmels noch viel mehr in unser Leben hineinbringen. Amen. Und dazu möchte ich zum Anfang lesen, 2. Korinther 1, Vers 20. Und zwar, ich möchte es parallel in verschiedenen Übersetzungen lesen, Elberfelder, Hoffnung für alle, Ja. Evangel habe ich auch noch eine andere, genau, neues Leben habe ich auch noch, ja. Genau, in einer, ich will es einfach parallel lesen, sodass du einfach die volle Bandbreite der Bedeutung wirklich erfasst. 2. Korinther 1, 20, der Elberfelder geht so los, denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich, Paulus spricht, und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Hoffnung für alle, sagt der gleiche Satz, auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, den Silvanus, Timotheus und ich euch verkündet haben, war nicht gleichzeitig Ja und Nein. Er selbst ist in seiner Person das Ja Gottes zu uns. Und dann geht's weiter, Elberfelder. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Und die Hoffnung für alle sagt, denn alle Zusagen erfüllen sich in ihm. Und auf das, was Christus für uns getan hat, antworten wir zur Ehre Gottes mit Amen. Amen, höre ich da schon mal ein Amen? Okay, Halleluja. Und dann geht es weiter in der Elberfelder. Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und die Anzahlung des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Hoffnung für alle. Gott selbst hat unser und euer Leben auf ein festes Fundament gestellt, auf Christus, und uns mit seinem Geist erfüllt. So drückte er uns sein Siegel auf, wir sind sein Eigentum geworden. Das Geschenk des Geistes in unseren Herzen ist Gottes sicheres Pfand für das, was er uns noch schenken wird. Amen. Sag mal, da ist ein sicheres Pfand in meinem Herzen für das, was er uns noch schenken wird. Und das ist der Heilige Geist. Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid und Gott selbst in euch wohnt? Das ist der Hammer. Amen. Sag mal zu deiner eigenen Seele, weißt du nicht, dass du ein Tempel des Heiligen Geistes bist und dass Gott selber in dir wohnt. Halleluja. Und dieser Heilige Geist in dir, sagt er, ist das sichere Pfand für das, was er uns noch schenken wird. Und in den Versen davor gibt er uns den Schlüssel, wie wir die Geschenke Gottes in Empfang nehmen können. Wie wir sie in Empfang nehmen. Weil er sagt zwei Sachen. Er sagt zum einen, er sagt, alle seine Verheißungen, man könnte ein anderes Wort für Verheißungen, könnte man auch Zusagen nehmen. In der Hoffnung für alle heißt es Zusagen, deswegen habe ich das gelesen. Zusagen, ja, sag mal Zusagen. Ist noch besser, weil Verheißungen, das klingt manchmal heutzutage schon so ein bisschen fromm, altmodisch irgendwie, kann man sich wenig darunter vorstellen, manchmal. Ja. Aber vielleicht auch doch. Aber Zusagen heißt, Gott sagt uns etwas zu und hier dieser Bibelvers sagt, diese Zusage ist sein Ja zu uns und sein Ja an uns und es gilt in Bezug auf alle seine Zusagen. Es ist nicht nur eine Zusage, sondern es heißt hier, alle seine Zusagen sind in ihm Ja. Ja? Das heißt, es ist nicht nur eine Zusage, die Gott dir gibt in seinem Wort. Ich habe mir mal die Mühe gemacht im Wort Gottes, ich habe mal, als ich die ganze Bibel von vorne bis hinten durchgelesen habe, habe ich einfach alles mit verschiedenen Farben markiert in meiner Bibel. Ja? Und eine Farbe, das ist meine Lieblingsfarbe, also nicht jetzt wirklich meine Lieblingsfarbe, aber in meiner Bibel ist meine Lieblingsfarbe, weil damit habe ich alles markiert, was Verheißungen sind. Ja? Also Zusagen Gottes. Vom Alten Testament bis zum Neuen Testament. Und guck zum Beispiel hier, Lukas 1, ja, siehst du, ist so die Hälfte orange. Ja? Orange ist die Farbe der Zusagen bei mir. Ja, alles, was orange ist, sind Zusagen. Und von diesen Zusagen, von denen die Bibel voll ist, Altes Testament, Neues Testament, voll von Zusagen. Und von diesen Zusagen sagt uns dieser Vers, dass in Jesus zu diesen Zusagen, zu all diesen Zusagen, vom Alten bis zum Neuen Testament, zu all diesen Zusagen ist in Jesus das Ja gesprochen. Amen. Das Ja. Und zwar das bedingungslose Ja. Er sagt hier ganz betont, er sagt, es ist nicht gleichzeitig Ja und Nein, sondern in seiner Person ist er ja. Also, Beispiel, ja. Gott sagt uns in Römer 1, Vers 16, Paulus sagt da, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem, der daran glaubt. Amen. Das heißt, diese Zusage, und das ist fast wie so eine Generalzusage, kannst du sagen, weil diese Zusage sagt dir, okay, jeder, der sich mit dem Evangelium verbindet, dem hat Gott das Heil zugesagt. Und dieses griechische Wort für Heil, das da steht, Soteria, ist ein Wort, das sehr umfassend ist. Da ist ganz, ganz viel beinhaltet. Mit anderen Worten, in dieser einen Generalzusage sind ganz viele einzelne Zusagen wiederum beinhaltet. Zum Beispiel ist die Zusage beinhaltet, dass unsere Trennung von Gott aufgehoben ist durch das Ja Gottes in Jesus zu uns. Amen. Jesus hat gesagt, ja, ich hebe die Trennung der Menschen von Gott auf durch mein Erlösungswerk. Amen. Das heißt in Epheser 2, Vers 13, die, die einst fern waren, sind in Christus nahe gekommen. Amen. In ihm ist das Ja. Die Trennung ist aufgehoben. In ihm ist das Ja zur Vergebung der Sünden. Johannes der Täufer sah Jesus und er sagte, seht das Lamm Gottes, das, was? Die Sünde der Welt wegnimmt. Amen. Mit anderen Worten, in Jesus ist die Zusage Vergebung für alle deine Sünden. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ist eine Zusage Gottes. In Jesus ist diese Zusage ja und nicht ja, aber. Das ist ganz wichtig. Seine Zusagen sind nicht ja, aber. Ja, aber bei mir nicht. Ja, aber heute nicht. Oder, weißt du, in ihm ist auch nicht, ja, vielleicht. In ihm ist auch nicht, ja, manchmal. Ja, aber ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wann. Ja, schon, aber. Nein, es heißt hier ganz klar, seine Zusagen sind nicht ja und nein gleichzeitig. Es ist kein Schwanken. Die Neues Leben Übersetzung sagt so, weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, nicht zwischen ja und nein schwankt. Er schwankt nicht, da gibt es also auch nichts, weil es ist auch nichts dazwischen, da ist auch keine Grauzone. Verstehst du? Es ist auch nicht, ja, okay, ich sage nicht nein, ich sag schon eher ja, aber. Aber Glaube. Amen. Ja, aber Glaube. Nein, die Zusage von Jesus schwankt nicht zwischen ja und nein, sondern sie ist ja und ja und ja. Okay? Ja zum ewigen Leben. Wer Jesus hat, 1. Johannes 5, Vers 12, wer Jesus hat, der hat das Leben. Das ist eine Zusage. Das ist eine Zusage. Oder Heilung der Kranken, haben wir heute schon gesungen. Wir haben die Zusage Gottes für Heilung bereits gesungen. Ja, Matthäus 8, 17 zum Beispiel. Er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und trug unsere Krankheiten fort. Amen. 1. Petrus 2, Vers 24, durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Amen. Durch seine Wunden ist uns Heilung geworden, vor 2000 Jahren. Das ist ja. In Jesus hat Gott ja zu dieser Zusage gesagt. In Jesus hat Gott ja gesagt zur Zusage, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Amen. Das heißt, Freiheit für deine Seele ist eine Zusage Gottes. Freiheit von Traumata, von Ängsten, von Sorgen, von Depressionen, von was auch immer für Konstruktionen. Freiheit. Ja, manchmal hast du Konstruktionen in deinem Kopf. Die musst du dekonstruieren. Irgendwelche Gedankengebäude. Freiheit. Sag mal Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ist eine Zusage Gottes. Das ist orange in meiner Bibel. 2. Korinther 3, 17, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das ist eine Zusage. Und Gott schwankt nicht dazwischen, ja, schon, manchmal darfst du die Freiheit Gottes genießen, aber manchmal ist diese Zusage nicht für dich und da musst du einfach damit leben, dass einfach Freiheit nicht für dich ist. Dass du halt einfach, du hast einfach einen schlechten Tag und dann bist du einfach nicht frei. Ja, kannst du haben. Aber die Zusage Gottes gilt trotzdem. Ja, er hat dir was anderes verheißen. Amen. Und in ihm ist das Ja, das bedingungslose Ja. Ja, diejenigen, die glauben, denen werden diese Zeichen folgen. Sie werden die Kranken heilen, sie werden Dämonen austreiben. Lukas 10, 19, ich habe euch Autorität gegeben, sagt Jesus, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Weißt du, da steht nicht, ja, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und dann kommt der große Rückschlag. Nein, das heißt, und nichts wird euch schaden. Jesus hat Ja dazu gesagt. Gott hat Ja dazu gesagt. In ihm ist das Ja. In ihm ist nicht Ja und Nein, sondern es ist ein klares, absolutes Ja. Mein Gott aber wird all euren Bedürfnissen begegnen gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Philipper 4, 13. Die Verheißung deiner Versorgung, dass Gott dich versorgt. Jahwe, Jireh, dein Versorger. Auch das ist eine Zusage. Sagst du, ja, heißt es, dass Gott mich wirklich immer versorgt? Ja, wenn du mit ihm unterwegs bist, er versorgt dich. Ich sage nicht, dass du reich werden musst unbedingt. Du darfst. Gott hat damit kein Problem. Aber auf jeden Fall gilt die Zusage, er ist dein Versorger. Amen. Er ist dein Versorger. Halleluja. Preis den Herrn. Ist ganz still hier drin. Also ohne aber. 3. Johannes 2, Geliebter, ich wünsche dir, dass es dir in allem wohlgeht, so wie es deiner Seele wohlgeht. Das ist eine Zusage. Amen. Ja, ich weiß, es sieht manchmal in deinem Leben anders aus. Trotzdem gilt die Zusage Gottes. Weißt du, worum es mir heute Morgen geht, ist, dir deutlich zu machen, was ein verheißungsorientierter Lebensstil ist. Also als Christen müssen wir verheißungsorientiert leben. Weil jetzt kommt nämlich der zweite Punkt. Der erste Punkt, den du hier findest in 2. Korinther 1, Vers 20 ist, in Jesus ist das Ja geschehen zu jeder Verheißung Gottes. Im Alten Testament gab es zum Beispiel viele Verheißungen und bevor Jesus kam, war nicht unbedingt klar, dass man die einfach so in Anspruch nehmen kann. Ja, sondern das war nur für die Superfrommen, für die Heiligen, für die besonderen Männer Gottes, die Propheten und so weiter. Wenn da so wunderbare Dinge gestehen, was weiß ich, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ja, das war natürlich nur für die Heiligen im Alten Bund. Ja. Und dann kam Jesus. Und in Jesus ist das absolute Ja zu all diesen Verheißungen geschehen. Amen. Jeder Ort, auf den deine Füße treten, Gott hat ihn dir gegeben. Hat Gott zu Josua gesagt, sagst du, das hat er zu Josua gesagt, sagt er doch nicht zu mir. Doch in Jesus ist auch zu dir dasselbe Ja geschehen. Jesaja sagt, stecke deine Zeltpflöcke weit, spanne deine Zeltpflanzen aus, denke groß, mach weit den Raum deines Zeltes. Das hat er nicht nur damals durch Jesaja zum Volk Israel gesagt, sondern das sagt er in Jesus heute zu dir. Seine Zusagen sind Ja. Amen. Und jetzt kommt's. In Jesus wurde das Ja gesprochen. Und jetzt kommt's. Der zweite Teil ist nämlich, und auf das, was Christus, ich lese in der Hoffnung für alle, und auf das, was Christus für uns getan hat, antworten wir zur Ehre Gottes mit Amen. Amen. Weißt du, Elberfelder sagt es so, und die Hoffnung für alle, finde ich, macht es noch deutlicher, aber einfach, ich lese das nochmal in der Elberfelder vor. Das heißt es, er sagt, denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und so weiter, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen Gott zur Ehre durch uns. Das heißt, in Jesus wurde das Ja zu den Zusagen gesprochen und in Jesus wird durch uns das Amen gesprochen. Deswegen sollte man vielleicht öfter Amen sagen. Amen. Warum? Amen heißt, so ist es. Amen ist eine Bekräftigungsformel. Ja, genau. Und jetzt geht es natürlich, Paulus, nicht in erster Linie darum, dass du möglichst oft Amen, Amen, Amen sagst und dass wir jetzt anfangen zu plappern, Amen, Amen, Amen, Amen, Amen zu allem. Ja, es gibt so ein Sprichwort, ja, ich sage zu allem Amen. Ja. Nein, du sagst nicht zu allem Amen. Aber du sagst dein Amen, du sprichst dein Amen, und zwar nicht nur mit deinem Mund, sondern du sprichst dein Amen mit deinem Herzen zu den Verheißungen Gottes. Und in dem Moment, wo ein Herz hier auf der Erde sein Amen spricht, zur Verheißung Gottes, die in Jesus absolut Ja ist und nicht Ja aber oder Ja vielleicht oder Ja nicht bei dir, sondern Ja ist, in dem Moment, wo ein Herz 100% dazu Amen sagt, kommt es in die Realität. Amen. Ja, jetzt wird's Amen schon ein bisschen lauter. Halleluja. Ja, jetzt kriegst du Glauben, verstehst du? Es ist ja auch entscheidend, weißt du, du musst mit deinem Herzen dich damit vereinigen. Amen sagen heißt eigentlich so viel wie das, was gesagt wurde oder das, was mir zugesprochen wurde, ich empfange es voll und ganz mit meinem Herzen. Ich verstoffwechsle es, ich nehme es auf. Weißt du, ein verheißungsorientierter Lebensstil ist ein Lebensstil, der sich immer wieder die Verheißungen Gottes vornimmt und immer wieder sagt, jawohl, Amen dazu in meinem Leben. Halleluja. Und weißt du, wir brauchen es alle immer wieder, nicht nur einmal, wenn du einmal ein Wunder brauchst, sondern ich sag dir was, dieses Buch ist so voll von Verheißungen, dass du bis an das Ende deines Lebens nicht zum Ende damit kommst, sie alle zu allen Amen zu sagen. Also vielleicht, du kannst vielleicht plappern und sagen Amen, Amen, aber wirklich in Anspruch nehmen in deinem Leben, kommst du bis zum Ende deines Lebens nicht zum Ende damit. Amen. Und gleichzeitig ist so, die Herausforderungen deines Lebens sind auch so vielfältig, dass du immer wieder neu in bestimmten Bereichen einfach die Verheißungen Gottes nehmen musst, die Zusagen Gottes nehmen musst und dein Amen dazu sprechen musst. Es also in Anspruch nehmen. Und ich sage nicht, dass immer alles, weißt du, nicht immer alles instant. Und manchmal passieren Sachen in deinem Leben, ja, die hast du dir anders vorgestellt. Und du sagst, ja, ich bin im Glauben mit Jesus gegangen und trotzdem sind Sachen passiert, die habe ich mir anders vorgestellt. Ja, das ist alles richtig, verstehst du? Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es keine Alternative dazu gibt, verheißungsorientiert zu leben. Und zwar, ich sag dir was, also ich in meinem Leben, ich komme nicht ohne eine einzige Verheißung im Wort Gottes aus. Ja, aber manche Christen meinen, sie kommen ohne bestimmte Verheißungen aus. Sie sagen zum Beispiel, ja, die Verheißung des ewigen Lebens, die nehme ich in Anspruch. Ja, wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist und wer mit seinem Mund bekennt, dass er der Herr ist, der wird errettet. Also das nehme ich für mich in Anspruch. Ich sage dazu Amen. Ich nehme Jesus in meinem Herzen auf. Ich bekenne, dass er aus den Toten auferstanden ist. Ich bekenne mit meinem Mund, dass er mein Herr ist. Also jetzt nehme ich im Glauben in Anspruch. Ich habe ewiges Leben. Ich bin errettet. Amen. Und das ist wunderbar. Halleluja, es passiert durch Glauben. Also wie viele von euch fühlen sich jeden Tag errettet? Wie viele von euch fühlen sich jeden Tag den Himmel total nahe? Nein, warum weißt du, dass du errettet bist und dass du ewiges Leben hast? Ganz einfach, weil du die Verheißung Gottes dafür in Anspruch genommen hast. Und manchmal dauert es eine Weile. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal diese Verheißung erkannt habe, Römer 10, Vers 9, das war noch während meinem Studium, ganz am Anfang, habe ich erkannt, ja, wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und wer mit seinem Mund bekennt, der wird errettet werden. Also habe ich gesagt, okay, weil ich war mir nicht sicher, ob ich errettet bin. Aber ich habe die Verheißung genommen und dann habe ich mich drauf gestellt und dann habe ich das proklamiert, habe ich gesagt, jawohl, Jesus Christus ist der Herr meines Lebens. Und das Wort Gottes sagt, wenn ich das bekenne mit meinem Mund, dann bin ich errettet. Und ich sage dir was, meine Seele hat es nicht sofort geglaubt. Nicht beim ersten Mal, auch noch nicht beim zweiten Mal. Ich weiß, es war so eine Periode, ging vielleicht über ein paar Wochen insgesamt, bis diese Verheißung so tief in meinem Herzen verankert war, dass ich seither keinen Zweifel mehr daran gehegt habe, dass ich errettet bin, nicht deswegen, weil ich mich so fühle oder weil ich so gut bin oder so toll bin, sondern weil seine Verheißungen Ja sind und Amen durch mich. Halleluja. Aber weißt du, es gibt noch viel mehr Verheißungen in der Bibel. Ich habe gerade schon ein paar zitiert. Manche Christen sagen dann, okay, das ist alles wunderbar, das darfst du tun, nimm die Verheißung in Anspruch. Aber wenn dann jemand kommt und sagt, ja, in der Bibel gibt es eine weitere Zusage, die heißt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Dann sagen manche Christen, ja, Moment, jetzt musst du vorsichtig sein. Jetzt musst du aufpassen. Nicht, dass du den Leuten falsche Hoffnungen machst. Also, das ist gleichbedeutend wie zu sagen, ja, du machst den Leuten falsche Hoffnungen, dass sie in den Himmel kommen, wenn sie Jesus bekennen. Entweder du machst mit allen Verheißungen den Menschen falsche Hoffnungen oder mit keiner. Entweder alle seine Verheißungen gelten oder keine. Ich sage deswegen, gibt es keine Alternative zu einem verheißungsorientierten Lebensstil. Und wie gesagt, damit habe ich nicht gesagt, dass alles immer genau so passiert, wie du dir es vorgestellt hast. Aber ich sage dir eins, es gibt keine Alternative zum verheißungsorientierten Lebensstil. Weil sonst kannst du gleich deine Errettung auch kicken. Amen. Weil es ist durch Glauben aus Gnade, nichts anderes. Es ist nicht einfach so, dass du sagst, ja okay, ich bin halt errettet, weil ich in der Kirche bin. Nein. Amen. Du bist nicht automatisch errettet, nur weil du in der Kirche bist. Sondern du bist errettet, weil du eine Gewissheit in deinem Herzen hast, dass du errettet bist. Und diese Gewissheit aber kannst du nur haben, indem du die Verheißungen Gottes hier im Wort Gottes in Anspruch nimmst. Weißt du, ich habe Theologie studiert und ich war mir nicht sicher, ob ich errettet bin am Anfang. Kannst du sagen, ja, ich meine, wer immer Theologie studiert, wer Pfarrer werden will, ja, also der muss doch wohl wissen und so weiter. Nein, du weißt gar nichts, außer durch sein Wort. Amen. Und sein Wort gibt dir die Zusage. Und du verbindest dich mit seinem Wort und du sagst, jawohl, Jesus hat Ja dazu gesagt. Also sag ich Amen dazu. Amen. Halleluja. Jesus hat Ja dazu gesagt, dich zu heilen. Er hat nicht gesagt, ja, manchmal habe ich Lust zu heilen und manchmal bin ich einfach nicht so drauf. Manchmal habe ich keinen Bock zu heilen. Ja, wie viele von euch haben schon mal gesagt, ich habe keinen Bock? Ja, Jesus sagt nie, ich habe keinen Bock. Wer von euch kennt den Witz, zwei Ziegen treffen sich und fragt die eine, die andere und sagt, kommst du mit heute Abend zum Tanzen? Sagt die andere Ziege, nee, ich habe keinen Bock. Okay. Manche haben es noch nicht verstanden, aber... Ja, weißt du, Jesus ist nicht so. Es ist nicht so, dass er heute Bock hat und morgen hat er keinen Bock, sondern als er gefragt wurde, das ist nicht wie die Ziegen, sondern als er gefragt wurde und gesagt wurde, wenn du willst, kannst du mich heilen, dann hat er immer gesagt, ja, ich will. Apostelgeschichte 10, 38 heißt es, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Alle heilte. Weißt du, da gab es nicht einen Schatten. Da war es eben nicht, ja, aber. Da war es nicht, ja, manchmal. Ja, aber nicht hier. Ja, aber nicht so. Ja, aber nicht in dieser Umgebung. Ja, aber, weißt du, Jesus hat nicht nur in gewaltigen Herrlichkeitsatmosphären geheilt. Da war nicht immer die gewaltige Herrlichkeitsatmosphäre. Ich glaube zum Beispiel, als er das Ohr dieses Knechtes, des hohen Priesters geheilt hat im Garten Gethsemane, war ganz sicher keine Herrlichkeitsatmosphäre um ihn herum. Er war umgeben von lauter feindlichen Soldaten und Knechten vom hohen Priester und so weiter, die Jünger voller Angst und so. Da war nicht, oh, Halleluja, kreative Kraft. Nein. Nein, nein, das war nicht. Aber ich sag dir, weißt du, Gott ist nicht abhängig von irgendeiner Atmosphäre. Gott ist nicht abhängig von irgendeiner Tagesform. Gott ist auch nicht abhängig davon, wie deine Tagesform ist. Sondern Gott hängt nur davon ab, dass du zu seinen Zusagen, zu denen er Ja gesagt hat, dass du dein Amen dazu gibst. Jetzt wird es noch lauter, das Amen. Halleluja. Oh, preist den Herrn. Halleluja. Da sagst du, ja, dann bin ich ja immer nur noch dabei, das Positive in meinem Leben zu bekennen. Ja, würde ich dir empfehlen. Ich würde dir empfehlen, das zu bekennen, was die Zusagen Gottes sagen. Wenn dein Bankkonto schlechte Zahlen aufweist, würde ich dir empfehlen, nicht rumzulaufen und zu jammern und zu sagen, oh, mein Bankkonto, wie soll ich das machen, wie soll das gehen? Nein, anstattdessen würde ich dir empfehlen zu sagen, okay, Jesus, was sind deine Zusagen? Was hast du gesagt über Finanzen? Kannst du erstmal die Bibel untersuchen und schauen, ob da irgendwo drinsteht, dass wer ihm glaubt, dass der immer ärmer und ärmer wird und bankrott geht? Kannst du gucken, ob du dafür eine Bibelstelle findest, dann kannst du dich damit verbinden, aber ich habe noch keine gefunden. Ja, in meiner Bibel steht was anderes drin. Ja, manchmal fragen mich Leute und sagen, ja, predigst du ein Wohlstandsevangelium? Dann sage ich immer manchmal als Antwort, sage ich, ja, was ist denn überhaupt ein Wohlstandsevangelium? Weißt du, wenn Leute unter dem Wohlstandsevangelium verstehen, dass wir verheißungsorientiert leben, dann, ja, sorry, Dann, was soll ich denn anders predigen? Wenn Leute, manche Leute verbinden komische Sachen damit, die sagen dann, ja, Wohlstandsevangelium heißt, du sagst den Leuten, jeder, der an Jesus glaubt, wird Millionär. Nein, das sage ich nicht. Aber ich sage, jeder, der an Jesus glaubt, hat Zusagen von Gott und auf diese Zusagen kannst du dich stellen. Und ich sage auch nicht, dass immer alles von heute auf morgen schon immer happy-clappy ist, aber ich sage, sein Wort ist ja und durch uns Amen und deswegen funktioniert es. Halleluja. So einfach. Und weißt du, ich glaube gerade, das ist so wichtig in unserer Zeit auch, dass wir wirklich, dass, weißt du, dem Trend unserer Zeit entgegen, unsere Zeit lebt gar nicht verheißungsorientiert. Schau dir die Medien an, schau dir die Politik an, schau dir die Menschen an um dich herum. Sie leben nicht verheißungsorientiert, sondern sie sind ständig, ich sag mal so, am Mosern. Am Jammern, negativ, alles möglich, oh, alles wird immer schlimmer, alles wo, wo, wo. Ja, im Sommer, wir hatten so einen schönen Sommer, wunderbare Sonne, herrliches Wetter, blauer Himmel. Was haben die Leute gemacht? Oh, so heiß, so trocken. Oh, alles vertrocknet, das Gras vertrocknet, die Bäume vertrocknen, das Klima wandelt sich, die Welt geht unter, es wird alles immer schlimmer, immer schlimmer. Ja, und jetzt? Seit Wochen regnet es und schneit es. Aber jetzt müssen eigentlich dieselben, die damals gejammert haben, müssen jetzt eigentlich sagen, oh Halleluja, es regnet seit Wochen, die Grundwasserspeicher werden wieder aufgefüllt mit Wasser, die Trockenheit der letzten Jahre wird beendet. Und das stimmt, das passiert wirklich momentan. Ja, da müsstest du eigentlich den ganzen Tag den Herrn preisen, aber hörst du irgendwas davon? Hörst du? Ja, weißt du, ich mache das manchmal, Nachbarn oder so sagen, oh, immer dieser Regen, so ein Mistwetter. Und ich sage dann, wissen Sie was? Die Grundwasserspeicher werden gerade aufgefüllt. Halleluja. Amen. Es ist so, weißt du, die Menschen neigen dazu, immer das Negative zu sehen. Die Menschen neigen dazu, immer sich treiben zu lassen. Deswegen, wir reden ja seit Jahren nur noch von Krise, Krise, Krise. Also egal, Krise, Krise hier. Aber ich sag dir was, wo die größte Krise ist, davon redet niemand. Die größte Krise ist nämlich in den Herzen der Menschen. Die größte Krise ist eine Glaubenskrise. Wenn wir wieder beginnen würden, uns mit den Verheißungen Gottes zu verbinden, dann würden viele Krisen im Natürlichen sich ganz schnell erledigen. Amen. Anstatt immer nur zu rufen, Krise, Krise, Krise und das wird schlimmer und das und wir müssen die Welt retten und das Klima und die Menschen und was, alles müssen wir retten. Jesus hat gesagt, Amen, ja, ich habe sie gerettet. Amen, ich habe sie gerettet. Halleluja, er hat die Welt gerettet und ich sage dir, diese Welt wird so lange bestehen, wie Gott es sagt. Und ob wir die letzte Generation sind, wie manche Kleber auf den Straßen behaupten, das weiß ich nicht. Es kann sein, aber wenn wir die letzte Generation sind, dann sicher nicht deswegen, weil der Klimawandel die Welt zerstört, sondern weil wir entrückt werden. Amen. Und weil Gott sagt, es ist zu Ende. Halleluja. Dann sind wir vielleicht die letzte Generation. Also, wir machen auch einen Verein auf. Last Generation. Halleluja. Amen. Aber weißt du, wie heißt es in 5. Mose 28, heißt es, ihr werdet nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Das ist eine Zusage für die, die ihm glauben. Ihr werdet nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Also was reden wir immer? Hinunter, hinunter, hinunter, es wird immer schlechter, die Wirtschaft, die Klima, das wird, alles wird immer schlechter. Nein, nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Seine Verheißungen sind ja, wir müssen einfach unser Amen dazu sprechen. Halleluja. Und das tun wir, indem wir uns mit dem Herzen damit verbinden und sagen, jawohl, das gilt für mich. Ich sag dir was, heute Morgen hier in diesem Raum hängt ein dickes Ja Gottes über uns. Ein dickes Ja Gottes mit unendlich starken Verheißungen. Halleluja. Das hängt über uns. Und alles, worauf Gott wartet, ist, dass wir Amen dazu sagen, uns hier runterholen. Halleluja. Weißt du, wenn du in deiner Seele zum Beispiel gebunden noch bist, dich gebunden fühlst, Depressionen vielleicht, Ängste, Sorgen, Traumata der Vergangenheit da sind, er sagt dir, Gott hat sein Ja schon gesprochen. Amen. Sein Ja zur Freiheit hat Christus euch befreit. Galater 5,1. Zur Freiheit hat Christus euch befreit. Lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft bringen. Gott hat dieses Jahr schon gesprochen. Halleluja. Deswegen gerade jetzt, wenn da noch irgendwas in deiner Seele ist, lass uns damit beginnen. Wenn da irgendwas in deiner Seele ist, fang einfach mal an, im Geist zu beten, wenn du im Geist beten kannst. Wenn da irgendwas in deiner Seele ist, was da nicht reingehört, irgendein Geist, der dich quält, es können Albträume sein, es können Ängste sein, es können Sorgen sein, es können Depressionen sein oder was auch immer. Ich sage dir, es gehört nicht in deine Seele hinein, gemäß der Verheißungen Gottes. Und niemand macht irgendjemand irgendeinen Vorwurf für irgendetwas, sondern wir sind alle auf dem Weg, gemeinsam die Verheißungen Gottes immer mehr in Anspruch zu nehmen. Also das ist Gemeinde Jesu, dass wir uns versammeln und sagen, okay, Gott hat sein Ja zu uns gesagt. Jetzt sagen wir gemeinsam Amen. Halleluja. Und Vater, so sagen wir heute Morgen hier gemeinsam Amen zu deiner Verheißung, Herr, dass diejenigen, die dir vertrauen, dass du sie frei machst, auch in ihrer Seele. Herr, dass du die Dämonen besiegt hast, am Kreuz von Golgatha öffentlich zur Schau gestellt hast. Alles, was uns unfrei machen will, alles, was uns unfrei machen könnte, du hast es öffentlich zur Schau gestellt und entmachtet. Jeden Geist der Sucht, jeden Geist der Depression, jeden Geist der Angst, jeden Geist von Zwängen oder jeden Geist von psychischen Störungen, was auch immer es ist, du hast ihn am Kreuz von Golgatha im Triumphzug einhergeführt. Und du hast dazu Ja gesagt. Und dieses Ja schwankt nicht. Und dieses Ja ist nicht Ja und Nein und Ja, aber hier ist ein besonders schwerer Fall oder sonst irgendetwas. Sondern du hast Ja gesagt, Herr, und so wie du Ja gesagt hast, bedingungslos, so sagen wir heute Morgen Amen dazu. Halleluja, Halleluja. Und so sage ich jetzt, betet einfach im Geist, betet in Sprachen, sage ich jetzt in dem Namen Jesu Christi, jedes Trauma, das irgendwie Seelen noch behindert, aus der Vergangenheit, das Seelen noch triggert ins Negative, aufgrund von Missbrauch, aufgrund von traumatischen Erlebnissen, Todeserlebnissen oder Erlebnissen einfach auch von Mobbing oder seelischen Schmerzen. In Jesu Namen, ich zerbreche die Macht dieses Traumas jetzt über diesen Seelen. Und ich sage jetzt in dem Namen Jesus, alle Geister, die sich daran festgesetzt haben, sie gehen jetzt, sie müssen jetzt gehen. Trauma, du bist entmachtet. Du bist entmachtet in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus. Wenn der Heilige Geist dich auf ein Trauma hinweist in deiner Seele, dann entscheide dich einfach gerade jetzt, im Geist da reinzugehen und zu sagen, Herr, ich vergebe all den Menschen, die dazu beigetragen haben, dass ich traumatisiert worden bin. Ich vergebe ihnen, ich lasse sie los und ich sage in dem Namen Jesus, ich nehme das Blut Jesu Christi jetzt in Anspruch für meine Freiheit. Denn das Blut Jesu Christi hat gesiegt. Das Blut Jesu Christi hat die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes ermöglicht. Halleluja, Halleluja. Tu das gerade jetzt, tu das gerade jetzt. Nimm das Blut Jesu Christi in Anspruch. Vater, wir bedecken alles, was damit zusammenhängt, mit diesen Traumata, Herr. Wir bedecken es jetzt mit dem Blut Jesu Christi. Jeder Schmerz, jede Wurzel von Angststörung, jede Wurzel von Albträumen. Oh, Vater, in dem Namen Jesu Christi, danke, dass du sie jetzt aus den Seelen ausreißt, weil wir zu deiner Zusage Amen sagen. Halleluja, Halleluja. Und so sage ich in dem Namen Jesus, ja, komm raus aus den Seelen. Komm jetzt raus, komm raus, Trauma, komm raus, verlass die Seelen jetzt. Geister, Geister des Quälens, Geister der Depression, Geister der Angst, Geister des Zwanges, in Jesu Namen, raus jetzt. Aus den Seelen. Halleluja. Jetzt atme einfach mal aus. Atme einfach mal aus. Alles, was da nicht reingehört, muss jetzt gehen in Jesu Namen. Geister von Sucht, raus jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Geister von Zwang, raus jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Traumata, raus aus deiner Seele. Wie wenn es nie passiert wäre. So, dass es so ist, ja, okay, du weißt, dass es passiert ist, aber es ist wie wenn es eine andere Person wäre. Weil es mit dir im Jetzt nichts mehr zu tun hat. Jesus Christus hat dich frei gemacht. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Danke, Jesus, für die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes, Herr. Danke, Herr, dass es da keine Unsicherheit gibt, Herr. Danke, dass es da keinen Zweifel gibt, Herr. Halleluja. Danke, Herr, auch alle Strukturen von Sünde, Götzendienst, Dinge einfach in unseren Seelen, die einfach sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. 2. Korinther 10, Vers 4 heißt es, wir nehmen gefangen jeden Gedanken unter den Gehorsam gegen Christus. Halleluja. Wie viele von euch, ich frage einfach mal, nicht um dich bloßzustellen, sondern einfach nur, weil es mich interessiert, wie viele von euch haben manchmal dieses Erlebnis, dass sie Gedanken denken und sie schaffen es wie nicht, darüber zu bestimmen, welche Gedanken du denkst und welche nicht. Ich meine jetzt nicht, dass nicht manchmal komische Gedanken in deinen Kopf kommen, das passiert bei jedem von uns. Aber wer hat über bestimmte Arten von Gedanken in seiner Seele nicht wirklich die Herrschaft? Einfach mal ganz ehrlich, okay, ein paar. Halle, du kannst wieder runternehmen die Hand, weil für dich bete ich jetzt ganz speziell. Und ich sage jetzt in dem Namen Jesus, es ist die Verheißung des Vaters, es ist die Zusage des Vaters. Siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, also auch auf jeden Gedanken, der sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Ich habe euch die Autorität gegeben, auf diese Gedanken zu treten. Und in dem Namen Jesus nehmen wir jetzt diese Gedankenstrukturen. Wir nehmen sie jetzt gefangen unter den Gehorsam gegen Christus. Und in dem Namen Jesus setze ich meine Geschwister jetzt hier in diesem Raum frei. Jeden einzelnen Gedanken, der sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt in ihrem Leben, unter ihre Füße zu nehmen. Ich sage jetzt Autorität in Jesu Namen. Autorität, Halleluja. Vielleicht musst du gerade mal aufstehen und einfach mal sagen, Autorität unter meinen Füßen. Weißt du, das ist dieses Bewusstsein, das musst du manchmal so machen, der Teufel ist unter meinen Füßen. Wenn jemand dich fragt und sagt, hey, was macht der Teufel gerade in deinem Leben? Dann sagst du, hey, hier und hier für die im Livestream, hier, ja, da ist der Teufel, Halleluja, unter deinen Füßen. In Jesu Namen. Danke, Herr, für die vollkommene Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Kommt, lassen Sie mal unseren kräftigen Amen-Applaus geben. Halleluja. Das Amen der Freiheit. Oh, das Amen der Freiheit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Seid dabei, macht euch eins damit. In Jesu Namen, da ist das Amen durch uns zu den Zusagen Gottes. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Wow. Wow. Ich glaube, jetzt sind wir schon so richtig in Stimmung. Huh? Jetzt können wir weitere Zusagen in Anspruch nehmen. Huh? Wie wäre das? Wie wäre es, wenn wir noch einfach noch mal die Zusage der kompletten Heilung und Gesundheit für unseren Körper in Anspruch nehmen würde. Weil das ist auch eine wichtige Zusage Gottes, die manchmal unter den Tisch gekehrt wird. Aber Jesaja 53, Vers 3 heißt es ganz klar, jedoch unsere Krankheiten, er hat sie auf sich geladen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich genommen. Ja, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er war zerschlagen um unserer Vergehen willen. Bestraft um unser Vergehen willen, er war zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Halleluja, vor 2000 Jahren. Das heißt, weißt du, gerade jetzt hängt auch ein ganz großes Ja Gottes im Raum für deine körperliche Heilung. Ein ganz großes, dickes Ja. Seit 2000 Jahren ist es da, aber jetzt wird es gepredigt, deswegen hängt es besonders dick im Raum. Und alles, was es jetzt noch braucht, ist, dass du Amen sagst, dass wir Amen sagen, als Gemeinde. Verstehst du? Nicht nur der, den es jetzt betrifft, der krank ist, sondern, weißt du, das ist immer eine gemeinschaftliche Sache auch. Das ist nicht nur, das Reich Gottes ist nicht nur individualistisch, so okay, ich und meine Verheißungen. Nein, wir gemeinsam nehmen die Verheißung Gottes in Anspruch. Das heißt, wir stehen zusammen. Ja, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Das heißt, wenn einer eine Not hat, dann machen wir uns alle eins und machen uns eins mit den Verheißungen Gottes und sagen Amen zu den Verheißungen Gottes, damit diese Not sich wendet. Amen? Halleluja. Wer ist heute Morgen hier und du brauchst in deinem Körper eine Heilung irgendeiner Art, du brauchst vielleicht auch ein kreatives Wunder, du brauchst vielleicht, dass etwas sich auflöst in deinem Körper, du brauchst vielleicht einfach, du hast eine bestimmte Diagnose von einer bestimmten Krankheit, du hast vielleicht Schmerzen, Bewegungseinschränkung oder was auch immer, schwerhörig in deinem Ohr, brauchst Heilung, Augenkrankheit, was auch immer, steh einfach mal auf, wenn du Heilung brauchst. Halleluja. Okay. Ja, gut, das sind doch einige. Ja. Das ist ja auch Herrlichkeits- und Wundergottesdienste. Nein, aber ja, preis den Herrn. Das ist total gut. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. So, jetzt pass auf, wir machen heute Morgen, machen wir es wirklich so, Schritt für Schritt, wie ich es gepredigt habe. Wir wollen die Zusagen Gottes gemeinsam in Anspruch nehmen. Okay? Also als Beispiel, ist jemand hier, du hast gerade aktuell akut Schmerzen im Magen-Darm-Bereich, einfach aufgrund, ich weiß nicht, Diagnose oder keine Ahnung, auf jeden Fall Schmerzen im Magen-Darm-Bereich. Ist da jemand, der aktuell da Schmerzen hat? Du? Du hast da aktuell Schmerzen? Ja, ein bisschen, wer hat ein bisschen stärker? Ja. Okay, wer? Du da hinten? Okay, komm her. Halleluja. Ich will euch nur das kurz demonstrieren, was wir machen. Und dann wollen wir es gemeinsam, ihr könnt alle stehen bleiben, aber dann wollen wir es gemeinsam machen. Weil wir wollen heute Morgen wirklich die Verheißung Gottes in Anspruch nehmen. Komm hierher. Halleluja. Uns auf die Zusagen Gottes stellen und unser Amen sagen zu dem, was Gott gesagt hat. Okay? Also du hast Schmerzen im Magen-Darm-Bereich. Ist das eine Diagnose? Ist das okay? Also schon länger, seit Jahren, oder? Seit zwei Jahren, okay. Und die Schmerzen sind permanent? Und so, mehr oder weniger, ja. Okay, und auf der Skala so von 1 bis 10, wie groß ist der Schmerz, wenn 10 das stärkste ist? Wenn 10 der, ist unterschiedlich. Okay, momentan, jetzt in dem Moment? Momentan gerade nicht sehr stark. Momentan sind sie gerade nicht sehr stark, das ist wahrscheinlich schon die Gegenwart Gottes. Also wenn du von 1 bis 10 nimmst, wie viel würdest du dann sagen? Jetzt gerade nur auf 3. Nur auf 3, okay. Gut, okay, aber das ist trotzdem noch zu viel. Amen. Jetzt pass auf, wir nehmen die Verheißung Gottes in Anspruch. Du glaubst den Verheißungen Gottes? Ja. Ja, Amen. Du glaubst, dass er vor 2000 Jahren die Heilung bereits vollbracht hat. Mhm. Schau, es ist eine große Hilfe, wenn du in so einen Gottesdienst kommst und generell verheißungsorientiert lebst. Es macht allen Unterschied der Welt. Ja? Manche Menschen, auch manche Christen, ja, die denken, okay, wenn ich ein Problem habe, dann komme ich in einen Heilungsgottesdienst, um geheilt zu werden. Aber sie leben sonst nicht in den Verheißungen Gottes. Das macht es schwieriger. Nicht, dass es unmöglich macht, aber es macht es schwieriger zu empfangen. Wenn du generell schon in den Verheißungen Gottes lebst, dich darauf stellst, ja, auf die Verheißung Gottes, dann macht es es leichter, auch durch die Gabe Gottes und durch die Gegenwart Gottes deine Heilung zu empfangen. Und ich sage dir noch was, wenn du geheilt bist, wenn jetzt gleich die Schmerzen weg sein werden, dann wird es wichtig sein, dass du dich auf die Verheißung Gottes weiter stellst. Auch danach. Amen. Und heute hast du gelernt, wie es geht. Amen. Halleluja. Pass auf, leg mal deine Hand auf die Stelle. Ja, so. Okay. Und jetzt sprich mir einfach mal nach. Und ihr alle könnt es alle mit nachsprechen. Sag, Vater, ich danke dir. Vater, ich danke dir. Für deine Zusage. In Jesus. Durch seine Wunden ist mir vor 2000 Jahren Heilung geworden. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vor 2000 Jahren hast du meine Krankheit ans Kreuz weggenommen und meine Schmerzen fortgetragen. Somit sind sie jetzt nicht mehr auf mir. In Jesu Namen. Und Vater, auf der Basis dieser Verheißung, du brauchst nicht weiter beten, ich bete jetzt. Vater, auf der Basis dieser Verheißung, die Kraft Gottes sind, Herr, dein Evangelium ist die Kraft Gottes zum Heil jeden Glaubenden, spreche ich das Wort der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich befehle jetzt in dem Namen Jesus, was auch immer in diesem Magen, Darm nicht in Ordnung war, was auch immer die Diagnose war, dass es jetzt herauskommt und diesen Körper verlässt. Einfach herauskommt und auf Nimmerwiedersehen diesen Körper verlässt. So wie es im Geist bereits vor 2000 Jahren gestrichen wurde, Herr, so ist es jetzt gestrichen, auch über deinem Körper. In Jesu Namen. Und ich setze jetzt die Ruhe und den Frieden Gottes frei in deinem Magen-Darm-Bereich, in dem Namen Jesus. Amen. Amen. Jetzt nimm mal die Hand weg. Halleluja. Schüttel dich mal ein bisschen durch. So, zur Lockerheit. So, wie ist es denn jetzt mit dem Schmerz? Auf der Skala. Es ist gut. Auf der Skala von 1 bis 10? 0. 0. 0. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Und jetzt stellst du dich auf die Verheißung Gottes. Ja, was auch immer, irgendwelche Blutwerte oder was auch immer sagen, du stellst dich auf die Verheißung Gottes in Jesu Namen. Durch seine Wunden bist du geheilt. Halleluja. Amen. Gebt mal Jesus die Ehre. Halleluja. Jetzt pass auf. Ihr habt jetzt gesehen, wie es geht. Und jetzt machen wir es so. Einfach jeder, der steht. Ich möchte gern, dass jemand anders sich zu ihm hinstellt. Entweder jemand, der sitzt, oder da ist, glaube ich, fast mehr stehen als sitzen, müssen sich manchmal auch zwei und zwei einander zuwenden. Aber ich möchte einfach, dass immer zwei zusammenstehen. Möglichst nicht Ehepartner zusammen, sondern einfach aus einer anderen Familie heraus. Das macht es manchmal einfacher. Einfach jemand zu denen stellt. Wer jemand braucht, der bei ihm steht, streck einfach deine Hand aus. Weil jetzt stehen alle auf, deswegen sieht man nicht mehr, wer diejenigen sind, die jemand brauchen. Okay? Also streckt eure Hand aus, sodass die Leute es sehen. Und dann, da wo ausgestreckte Hände sind, geht auf jemanden zu. Wenn noch niemand bei dir ist und du hast deine Hand ausgestreckt, dann dreh dich selber mal um und schau, wo jemand in deiner Nähe ist, der auch seine Hand ausgestreckt hat, und geh einfach auf die Person zu. Weil manchmal müssen wir zu zweit zusammengehen. Okay? Genau, ja, okay, da sind noch drei Hände, vier Hände, sehe ich noch. Schaut einfach mal, da ist noch jemand, der auch seine Hand gehoben hat. Dann geht einfach auf die Person zu, die auch ihre Hand gehoben hat. Schau, hier ist noch jemand anders. Streck einfach deine Hand aus, sodass, genau hier, geht einfach aufeinander zu. Da ist jemand da hinten. Da hinten ist jemand, der noch jemand braucht. Die junge Dame, genau, die junge Dame da hinten. Da hinten. Nein, hinter dir, warte. Weil hier, glaube ich, ist, ach so, da ist auch noch jemand. Ja, genau, jetzt geht zu der jungen Dame hinter dir. Okay, da ist noch jemand, der noch jemand braucht. Hier sind noch zwei Herren. Ihr beiden Herren, ihr braucht bloß einander zuwenden. Vor und hinter dir, okay. Hier sind auch noch zwei Herren. Da ist noch ein Herr. Genau, dreht euch einfach um und ihr seht, wo noch Hände oben sind. Und dann geht einfach auf die gehobene Hand zu. Da hinten ist zum Beispiel jemand. Ja, ihr müsst euch einmal um 360 Grad drehen, dann seht ihr, wo noch eine Hand gehoben ist. Und dann geht einfach bitte auf die gehobene Hand zu. Hier ist noch eine Hand gehoben, da ist noch eine Hand gehoben, da ist auch noch eine Hand gehoben, da ist noch eine Hand gehoben. Also schnell, geht einfach auf jemanden zu, geht ihr auf jemanden zu jetzt, nicht passiv bleiben, sonst es kommt jetzt niemand mehr auf euch zu, weil jeder hat sonst jemand. Ihr müsst auf die zugehen, die noch ihre Hand gehoben haben, sonst habt ihr niemand. Okay, schnell, die Hände sind immer noch gehoben, bewegt euch, wenn ihr wollt, dass für euch gebetet wird, bewegt euch, weil wir fangen jetzt an zu beten. Da ist immer noch eine, ja, ich kann es nicht ändern, du musst einfach auf jemanden zugehen. Da sind Hände gehoben. Da drüben sind Hände gehoben. Okay, Halleluja. Gut, wir starten jetzt. Halleluja. Okay, so, pass auf. Hat jetzt jeder jemand? Gut, keine Hand mehr? Wunderbar. Halleluja. Sehr schön. So, jetzt, wir machen genau das, was ich gerade demonstriert habe. Frag ganz kurz die Person, was ist der Schmerz oder was ist die Krankheit? Wenn ihr beide was habt, wofür gebetet werden soll, dann entscheidet einfach, wer anfängt. Ja? Aber sagt einfach einander, was ist das Problem, wo ist die Not? Ja? Frag einfach, was ist das Problem? Noch nichts machen, wir machen das gleich alle gemeinsam, weil wir wollen gemeinsam die Zusage Gottes in Anspruch nehmen. Aber frag einfach die Person, was das Problem ist, okay? Halleluja. Halleluja. Okay. Gar nicht lang die Geschichte machen, sondern einfach nur ganz kurz, was ist es? Nicht die ganze Krankheitsgeschichte oder so, sondern einfach, was ist es? Sagt es einander, sodass ihr wisst, worum es geht. Okay. Jetzt müsste jeder wissen, noch nicht beten, noch nichts machen, sondern jetzt, pass auf, schaut alle zu mir her. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Ihr entscheidet, wer zuerst für den anderen betet, wenn ihr zwei Personen seid, wenn es nur eine ist, ist es klar, entscheidet kurz, wer beginnt. Und dann macht ihr genau das, was ich gerade gesagt habe, beziehungsweise wir machen es zusammen. Ja? Fragt die Person, darf ich meine Hand auf die Stelle legen, wo das Problem ist? So, und dann jetzt, Achtung, pass auf, Achtung, die Person, für die jetzt gebetet wird, sprecht mir einfach mal laut nach. Und die anderen können natürlich mitsprechen, aber insbesondere die, für die gebetet wird, für die ist wichtig, aber die anderen nehmen es mit in Anspruch, wir nehmen es alle gemeinsam in Anspruch. Also lasst uns gemeinsam sprechen und lasst uns sagen, danke Jesus für dein Ja zu meiner Heilung. Vor 2000 Jahren. Wurde ich durch deine Wunden geheilt. Ich nehme jetzt deine Zusage und ich sage Amen dazu. So ist es. Und ich ergreife dein Ja. Und ich hole es ins Jetzt und Hier. In meinem Körper. In Jesu Namen. Danke, Vater, dass dein Evangelium die Kraft Gottes ist zum Heil jeden, der daran glaubt. Ich glaube dein Evangelium. So, und jetzt gibt dir die Person, der Person dient, einfach den Befehl, einen kraftvollen Befehl, so wie das gerade bei mir gesehen habt, und sagt einfach in dem Namen Jesus, ich breche diese Diagnose, in dem Namen Jesus, ich nehme Autorität über den Schmerz, ich nehme Autorität über die Einschränkung in deinem Körper, ich nehme Autorität über jede Wurzel der Krankheit, über jede Disbalance in deinem Körper, ich nehme jetzt Autorität darüber in dem Namen Jesus und ich befehle jeder Krankheit jetzt deinen Körper zu verlassen. Ich befehle jedem Schmerz, ich befehle jeder Einschränkung jetzt deinen Körper zu verlassen. Ich befehle diesen Ohren normal zu funktionieren. Ich befehle diesen Augen normal zu funktionieren. Ich befehle diesen Organen normal zu funktionieren. Ich befehle diesen Muskeln, Sehnen, Nerven, Bändern normal zu funktionieren. Ich befehle Knochen, dass sie in die Ordnung Gottes kommen. Ich befehle in dem Namen Jesus die kreative Kraft hinein in diesen Hallux in Jesu Namen. Neue Fußgewölbe, neue Kniescheiben, neuer Meniskus in Jesu Namen. Ich befehle neue Hüftgelenke in dem Namen Jesus. Arthrose kommt raus, Arthritis kommt raus, neue Wirbel in dem Namen Jesus. Gib den Befehl und sprich rein in Jesu Namen. Du hast die Zusage Gottes, du hast das Ja Gottes. Sprich dein Amen jetzt dazu, sprich dein Amen dazu. Halleluja. Gib den Befehl in Jesu Namen. In Jesu Namen, gib den Befehl, Halleluja, Halleluja Jesus, Halleluja Jesus. Oh, wir preisen dich, wir preisen dich, wir preisen dich, wir preisen dich, wir preisen dich, wir preisen dich. Und wenn du den Befehl gegeben hast, dann sag zu der Person, tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Tu jetzt etwas, was du vorher nicht tun konntest. Wenn es da nichts gibt, was sie tun kann, weil es innerlich ist und man es nicht sofort sehen kann, dann beginn einfach. Oder sag einfach zu der Person, dann spring einfach mal kräftig auf und ab und dank einfach Jesus und gib ihm ein Klatschopfer oder was auch immer. Aber einfach tu etwas einfach als Zeichen, dass du empfangen hast. Tu etwas, was du nicht tun konntest vorher. In Jesu Namen, beweg den Arm, beweg das Knie, beweg das Handgelenk, beweg die Finger, was auch immer es ist, beweg die Wirbelsäule. Ja, schau ins Licht, wenn du einen Schleier vor den Augen hattest, schau, ob es jetzt weg ist. Ja, wenn du taube Ohren hattest, dann schnackel einfach am Ohr, Schwerhörigkeit, was auch immer, testest. Tinnitus musst du vielleicht rausgehen ins Ruhige, um es zu testen. Treppen steigen kannst du auch draußen zum ersten Stock hoch, wenn du was testen musst, wo du auf dem Klo schauen musst, ob irgendwas verschwunden ist, dann test es jetzt. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Alles, was nicht in die Körper reingehört, löst sich auf jetzt. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Preist den Herrn, preist den Herrn. Dann dürft ihr wechseln und sprecht einfach bei der anderen Person rein. Sprecht, macht es genau das Gleiche, macht genau das Gleiche bei der anderen Person. Sprecht rein auf der Grundlage der Verheißung Gottes. Wir haben sie gemeinsam proklamiert. Sprich einfach rein. Durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Die Zusage Gottes ist Ja. Und Amen durch uns. Wir sprechen das Amen zum Ja Gottes heute Morgen. Halleluja, Halleluja. Danke Jesus für dein Ja. Und danke Herr, dass wir das Amen dazu sprechen dürfen, Herr. Und es ist, Herr. Danke Herr, dass Knochen in die Ordnung Gottes kommen, Herr. Danke Herr, dass Wirbel in die Ordnung Gottes kommen. Schultergelenke in die Ordnung Gottes kommen. Ja, Kieferknochen in die Ordnung Gottes kommen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, dass Tumore sich auflösen, Herr. Gewächse zurückgehen, Knoten verschwinden. In Jesu Namen, jetzt. Gib den Befehl. Gib den Befehl bei der anderen Person. Gib den Befehl. Sprich rein in Jesu Namen. Jetzt. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Oh, frei und los in Jesu Namen. Ordnung in die Hüftgelenke. Oh, in Jesu Namen, wenn das Bein zu kurz war, lass es rauswachsen. Wenn die Füße unterschiedlich groß waren, lass den einen rauswachsen oder den anderen. schrumpfen, was auch immer, in Jesu Namen. Wir geben den Befehl. Er spricht das Nichtseiende ins Dasein. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gib den Befehl und dann sag zu der Person, tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Und wenn es nichts gibt, was man jetzt tun kann, um es zu testen, dann sage einfach, spring einfach mal auf und ab und klatsch einfach in die Hände und gib einfach Jesus Dank und gib ihm die Ehre. Halleluja für alles, was er tut. Danke, Jesus, für deine Wunder überall hier im Raum. Danke, Herr, für dein Amen durch uns. Danke, dass es Amen ist, Herr. Halleluja. Yes. Juhu. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, pass auf, lass mal sehen. Wer von euch merkt, dass etwas in seinem Körper sich verändert hat? Wink einfach mal mit beiden Händen, sodass ich sehen kann. Einfach über deinem Kopf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wo hier? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Da hinten 23, 24. Halleluja. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, komm, lass uns ihm die Ehre geben. Halleluja, das ist unser Amen. Amen, Amen, Amen, Amen, Amen, Amen. Amen, Jesus, zu dem, was du getan hast. Amen, Jesus, zu dem, was du gesagt hast. Wir sagen Amen dazu. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jetzt ganz kurz. Einfach diejenigen, die gemerkt haben, bei ihnen ist was passiert. Da ist ein Wunder in irgendeiner Form passiert. Heilung passiert. Schmerzen sind weg. Bewegungseinschränkungen sind weg. Die Ohren sind wieder klar. Die Augen sind wieder klar. Was auch immer es ist. Du kannst sie wieder bücken oder beugen. Oder was auch immer es ist. Komm ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Ich weiß, es sind so viele Sachen passiert. Aber komm einfach ganz schnell. Ihr könnt hier eine Schlange bilden und einfach ganz schnell erzählen, was passiert ist. Okay, einfach hier. Einfach kommt einfach alle nach vorne, die das betrifft. Und ich fange einfach hier an. Was ist bei dir passiert? Ich hatte ein Implantat im Ohr, einen starken Tinnitus und ein schwerer Gehörverlust. Okay. Und das Ohr hat sich total geöffnet. Wow. Und ich höre super. Wow. Im Moment, das musst du uns kurz genauer erklären. Du hattest ein Implantat im Ohr, das heißt, aufgrund war da irgendwas zerstört? Oder? Otosklerose, das ist eigentlich eine Autoimmunkrankheit, okay, das den Gehörverlust verursacht. Okay. Und da wurde ein Implantat reingesetzt, der Steigbügel ersetzt, aber das Implantat war nicht an der richtigen Stelle. Das heißt, ich habe eigentlich nicht besser gehört. Okay, trotz Implantat. Genau. Und wie viel Prozent hast du denn auf dem Ohr überhaupt noch gehört? 40 vielleicht. 40%. Und auf dem anderen hast du aber normal gehört. Genau. Und ich habe während dem Gebet gemerkt, ja, die Dame hat für mich gebetet, dass ich den Trauma gelöst und plötzlich ist das Ohr aufgeploppt und auf völlige Klarheit. Halleluja, preis dir. Pass mal auf, lass uns kurz den Test machen. Du mal das hier zuhalten, einfach, dass du den Vergleich hast. Das ist das gesunde Ohr, ja? Okay, hörst du es? Okay, jetzt das andere. Genau so. Genau gleich. Genau gleich. Halleluja, genau. Danke, Jesus, Amen. Halleluja, Gott ist der beste Operateur. Was ist das, ein kreatives Wunder? Wenn der Steigbügel am Ohr nicht da war, oder was war es? Kaputt war. Kaputt, ja. Und nicht mal das ärztliche Implantat hat es verändert. Und jetzt hört sie wieder normal. Und das war wirklich jetzt 6 Jahre lang? 6 Jahre lang. Wir haben viel gebetet und jetzt ist du. Wow, Amen, Halleluja. Oh, das freut mich so. Ist Gott nicht gut? Komm, Halleluja. Er ist so wunderbar. Danke, Jesus. Danke, Jesus. So stark. Schreib's uns auf, ja? Schreib's uns auf. Das ist ein starkes Zeugnis. Halleluja. Okay, jetzt, was ist bei dir passiert? Ich hatte vor 2,5 Jahren OP, Brust- und Lymphknoten entfernt. Ja. Jetzt kam eine Lymphknotendiagnose und auch sonst nach. Mich hat es da gespannt. Ja. Meine Nachbarin Tilde hat für mich gebetet. Ja. Vollkommen weg, die Spannung. Halleluja. Frei. Amen. Danke, Jesus. Dann glauben Danke, wir auch, Jesus, dass die Diagnose zerbrochen ist und dass nichts mehr wiederkommt. Danke, Amen. Jesus. Amen. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Also für mich ist für die Ohren gebetet worden. Auch die Ohren. Wow, ist es auch heute die hier Ohren, der Ohrentag? Ja. Ja. Und ich habe Hörgeräte. Ja. Und sie hat es dann getestet. Ja. Und das ist tatsächlich, habe ich sehr weit, sie ist weit, ziemlich weit weggestanden und okay, das habe ich gehört. Okay, das heißt, du hattest, warst vorher ohne Hörgeräte fast taub, oder wie? Nein, das war nicht ganz, aber nein. Wie viel Prozent waren vorher? Das kann ich nicht sagen, weil das ist noch nie getestet worden. Ah, das ist noch nie getestet, aber gut, du hast ja Hörgeräte, ja? Ja, okay. Und das brauche ich auch, wegen dem sitze ich immer gern vorne, ja, dass okay, ich mich besser höre. Aber jetzt hast du die Hörgeräte nicht auf, jetzt hast du sie ja nicht auf. Nein. Okay, jetzt pass mal auf. Dreh dich mal von mir weg, sodass du mich nicht siehst. Dass du mich nicht siehst, genau. Ja, so. Und ich mach mal. Heilung, und zwar mein Auge. Auge, erwartest du ja. Amen, da haben wir schon gebetet. Ja, das musst du dann testen. Und ich habe 11 Jahre kriege ich jetzt diese Spritze und ich habe auf die manchmal Löcher sind reagiert. Du bei den Löchern war das, ja, genau, da hatte ich vorher das Wort erkennt. Da glaube ich, dass Gott dich berührt hat. Manchmal ist gerade so, das habe ich öfters bei Augen interessanterweise erlebt, dass manchmal diese Augenheilung über einen bestimmten Prozess geht. Ich hatte einmal eine Frau, die hat ein komplett blindes Auge sogar. Ich habe für sie gebetet und sofort war nichts verändert, aber sie hat mir 4 Wochen später kam sie wieder und sagte, was passiert ist, war, jeden Tag ist das Auge ein Stück weiter aufgegangen. Das glaube ich auch. Amen, das glaubst du auch. Halleluja, Amen. So nehmen wir das. Halleluja, was ist bei dir passiert? Ich habe seit Jahren einen Fersensporn auf der linken und es tut weh. Also morgens schon, wenn man aufsteht, es ist auch geschwollen. Ja. Und also Jahre schon. Ja. Ich habe schon oft hingegeben, gebetet worden und jetzt hat er heute wieder. Ja. Du kriegst es was wieder. Was ist jetzt passiert? Es ist wie so ein Ruck durch meinen Körper gegangen, okay, wo jemand für mich gebetet hat, jemand ganz Liebes. Und bin ich hingesessen und ich habe dann meinen Schuh ausgezogen, getestet. Und es tat nicht mehr weh. Tut nicht mehr weh. Und wenn du jetzt läufst, dann hast du keine Schmerzen mehr. Nee, es tut nicht mehr weh. Es ist noch ein bisschen geschwollen, aber ich denke, okay, das geht auch noch. Wenn der Schmerz weg ist, dann macht der Herr den Rest auch. Die hat jetzt in Osterburg eine Frau, für die hat, ich weiß gar nicht mehr, wer genau für sie gebetet hat, und die hatte ein extrem geschwollenes Knie und extreme Knieschmerzen. Und sofort hat sich erstmal sogar gar nichts verändert, anders als bei dir. Aber am nächsten Morgen ist sie aufgewacht und die komplette Schmelzung war weg und alle Schmerzen waren weg. Und bei dir sind die Schmerzen ja schon weg. Bei dir sind sie ja schon weg. Halleluja, Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Bei mir wurde ein Tumor diagnostiziert beim Darmausgang. Ach stimmt, du warst ja gestern in den Heilungsräumen. Genau. Und da ist ja schon was passiert. Rolf Fluri hat für mich gebetet. Ja. Telefon, dann haben die Blutungen gestoppt. Ja, okay. Und der Schmerz ist jetzt auch weg. Das ist gestern passiert in den Heilungsräumen. Gestern, ja, genau. Ich erinnere mich an dich. Du hattest starke Schmerzen hinten wegen diesem Tumor am Darmausgang. Das ist gestern weg. Und jetzt ist es komplett weg. Ja. Halleluja, Amen. Dann glauben wir, dass auch der Tumor weg ist. Halleluja. Und noch was? Nein, danke, Jesus. Amen. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich habe seit Jahren geschwollene Füße. Ja. Und ich komme immer schlechten Schuhe rein und raus. Ne? Ja. Und jetzt ist für mich gebetet worden und jetzt erfahre ich eine Leichtigkeit, kein Druck mehr und keine Schmerzen auch. Ne? Amen. Ja. Jetzt brauchst du vielleicht engere Schuhe. Amen. Amen. Amen. Danke, Amen. Jesus. Halleluja. Amen. Preis den Herrn. Was ist bei dir passiert? Ganz kurz, also mein Fußgewölbe ist wieder in Ordnung. Das passt. Du hattest, was war mit deinem Fußgewölbe? Das Fußgewölbe ist durchgesunken. Ah, also war platt praktisch. Ja, ist eingeknickt. Und jetzt ist es wieder, hat es sich wieder neu gebildet? Ich kann wieder ohne Probleme gehen. Halleluja, Amen. Ja. Preist den Herrn. Und mein Ohr, das ist, war wie so ein Reißverschluss und der ist jetzt aber da auf. Wie ein Reißverschluss? Das ist interessant. Das heißt, du hattest da, es war wie dumpf, oder? Ja, also und Tinnitus. Und Tinnitus. Ja. Und jetzt wurde gebetet und jetzt ist der Reißverschluss aufgegangen. Ja. Und jetzt ist klar. Ja. Und der Tinnitus ist weg. Ja. Ja. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Perfekt. Halleluja. Gott ist unser Arzt. Was ist bei dir passiert? Ich habe vor 7 Wochen schreckliche Schmerzen im Rücken bekommen und das MRT hat gesagt, ich hätte einen Bandscheibenvorfall und einen eingezwickten Nerv. Und ich konnte jetzt weder 10 Minuten stehen noch laufen. Das war. Also am Freitag war es ganz schlimm. Ja. Und dann bin ich am Samstag hierher gekommen und jetzt ist die es gut. Also ich habe kaum Schmerzen mehr. Jetzt, okay, das heißt, es hat gestern begonnen und jetzt hat es sich heute komplettiert. Ja. Halleluja, danke Jesus, Amen. Halleluja, preist den Herrn, Amen, herzlichen Glückwunsch. Wer war noch? Kommt ruhig näher. So. Komm näher. Ich habe Schmerzen hier oben an der Schulter gehabt jetzt seit diesem Jahr und immer wieder mal schwankend. Ja. Und es ist jetzt auch viel besser. Viel besser. Wie viel Prozent warst du, ist denn jetzt besser? Das ist jetzt, ich habe bestimmt jetzt nur noch 10, 20. Ich merke gerade, es wirkt einfach. Es wirkt, ja. Danke, Jesus. Es wirkt noch weiter. Danke, Jesus. Halleluja. Shabbat. Wie wenn es nie gewesen wäre. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich brauche Übersetzung. Ah, Übersetzung, ja. Okay, du übersetzt. Sie ist gekommen mit starken Schmerzen. Mhm. Wo waren die Schmerzen? Die Schmerzen von dem Kreuz bis zum Endebein. Mhm. Ich denke, dass die Nerv geklemmt. Ja, Nerv eingeklemmt. Ja. Schmerzen waren 8 und jetzt. Die Schmerzen waren auf der Skala von 1 bis 10 war bei 8, also ziemlich starker Schmerz. Ja. Die konnte nicht Schwierigkeiten im Auto sitzen und war Schwierigkeiten zu sitzen. Zu sitzen? Ja. Habe ich es richtig verstanden? Zu sitzen? Und das Laufen auch. Und Laufen auch. Mhm. Und jetzt Schmerzen um 2. Jetzt ist Schmerzen von 8 auf 2 runtergegangen. Mhm. Ich kann auch beugen. Ja, beug mal. Upsa. Das ging vorher nicht, oder wie? Es ging nicht vorher. Halleluja, danke Jesus, Amen. Halleluja, preis den Herrn. Gib mal Jesus die Ehre, Halleluja. Für all diese Wunder, Halleluja, danke Jesus, auch du über Livestream. Komm, lass uns mal unsere Hände zum Livestream ausstrecken, weil ich glaube, die brauchen noch einen speziellen Touch heute Morgen. Halleluja, danke Jesus, dass dieselbe Kraft, dieselbe Gegenwart, die hier ist, jetzt auch über Livestream, Herr, zu den Kranken fließt, Herr, zu den Gebundenen fließt, Herr. Und in dem Namen Jesus, Herr, nehmen wir deine Verheißungen in Anspruch. Wir sagen Amen zu deiner Zusage. Durch die Wunden Jesu ist uns Heilung geworden, ist uns Befreiung geworden. Und ich spreche zu den Seelen in dem Namen Jesus. Traumata kommt raus aus den Seelen. Dämonen, Geister, Quälgeister kommt raus aus den Seelen. In dem Namen Jesus. Krankheiten, verlasst diese Körper. Wie auch immer die Diagnose war. Schwerhörige Ohren, öffnet euch. Oh, Sehprobleme, verschwindet. Laufprobleme, verschwindet. In Jesu Namen, Schmerzen raus, Bewegungseinschränkungen raus. In dem Namen Jesus, empfang es. Und jetzt tu etwas, was du nicht tun konntest. Halleluja. Und dann schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Amen. Halleluja. Und sag uns, was passiert ist. Ja, schreib uns wirklich. Echt. Ich glaube, da ist so viel, auch vieles, was wir jetzt natürlich noch gar nicht bezeugen konnten, was er sich herausstellen muss, auch durch Untersuchungen oder so, die nächsten Tage. Schreibt uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Amen. Okay, jetzt wollen wir weiter die Verheißung Gottes in Anspruch nehmen. Sag nochmal, seine Zusagen sind ja und Amen. Halleluja. Und jetzt dürft ihr das kurz einblenden, die 5 Verheißungen. Wir wollen jetzt die Zusagen Gottes in Anspruch nehmen für unsere Finanzen. Amen. Für unsere Versorgung. Gott ist unser Versorger. Gott ist nicht ein Automat, wo wir irgendwie was reinwerfen, dann kommt was raus. Aber Gott ist unser Versorger. Und ich sagte, er hat seine Wege, um uns zu versorgen. Und wir haben schon so viel übernatürliche Wege, von so vielen übernatürlichen Wegen gehört, wie Gott Menschen versorgt, weil sie den Verheißungen Gottes einfach geglaubt haben. Weil sie ihr Amen dazu gesprochen haben. Und wir wollen heute Morgen unser Amen sprechen, auch zu den Verheißungen Gottes in Bezug auf unsere Versorgung. Und deswegen lasst uns Folgendes tun. Lasst uns einmal diese 5 Bibelverse, das sind 5 zentrale Stellen zum Thema Versorgung, und zwar von links nach rechts, nach links, nach rechts, nach links, immer von oben nach unten, einfach die Verse gemeinsam proklamieren und dann wollen wir zusammen unser Amen dazu sprechen. Okay? Seid ihr bereit? Lasst uns sagen, Gott ist es, der mir die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Gott überschüttet mich mit all seiner Gnade, damit ich in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habe, was ich zum Leben brauche und sogar noch anderen viel Gutes tun kann. Ich kenne die große Liebe und Gnade meines Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um meinetwillen arm, um mich durch seine Armut reich zu machen. Mein Gott wird mir aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ich brauche. Ich vertraue meinem Gott, der mir alles reichlich gibt, was ich brauche, um mich daran zu freuen und es zu genießen. Und jetzt sag mal, in Jesu Namen sage ich Amen zu diesen Verheißungen. Und wenn du ein Wunder brauchst im Bereich der Versorgung, vielleicht gerade jetzt, dann möchte ich jetzt einfach dieses Wort der Autorität sprechen, auch in Bezug auf deine Finanzen, in Bezug auf deine Versorgung. Ich sage, Vater, in dem Namen Jesus, Herr, wir haben unser Amen gesprochen zu deinen Zusagen, Herr. Und wo immer hier Söhne oder Töchter Gottes sind, Herr, Herr, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken, Herr, da sprechen wir hinein. Herr, wo Menschen vielleicht keine Lösung sehen, Herr, du hast die Wege, du hast die Lösungen. Herr, wir setzen Quellen der Versorgung frei, Herr. Wir setzen übernatürliche Versorgung frei, Herr. Herr, wir setzen übernatürliche Schuldenstreichung frei, Herr. Herr, wir setzen neue Arbeitsplätze frei, Herr. Herr, wir setzen Gehaltserhöhungen frei. Herr, wir setzen Provisionen frei, Herr. Herr, wir setzen unvorhergesehene Geschenke frei, Herr. Wir setzen Schecks im Briefkasten frei, Herr. Oh, wir setzen einfach übernatürlich. Wir setzen Geldvermehrung im Geldbeutel frei, Herr. Danke, Jesus. Wir setzen übernatürliche Überweisungen frei, Herr. Danke, Jesus, für deine übernatürliche Versorgung. In Jesu Namen, für jeden Einzelnen, Herr. Danke, Herr. Herr, wir setzen es frei in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, dass eine Person hier ist und du hast bestimmte Projekte und hast Finanzierungsvorstellungen dafür, aber irgendwie scheint bisher alles nicht zu funktionieren oder es kommt irgendwie nicht richtig zustande, obwohl du dir sicher bist, dass es ein Projekt oder mehrere Projekte sogar von Gott sind, aber irgendwie kommt die Finanzierung nicht richtig durch. Wen betrifft es? Kannst du einfach kurz, ja, bei dir? Zwei Leute. Okay, steht einfach auf. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine göttlichen Finanzierungswege, Herr. Halleluja. Du sagst in deinem Wort, Herr, der Reichtum der Nationen fließt dorthin, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Und Herr, wir sagen im Namen Jesus, da, wo du etwas in Auftrag gegeben hast, da finanzierst du es auch, Herr. Da, wo Projekte von dir gestartet wurden, wo Visionen von dir sind, Herr, da finanzierst du sie auch, Herr. Und wir setzen deine göttlichen Finanzierungswege jetzt frei in dem Namen Jesus. Auch über Livestream, glaube ich, ist noch jemand. Ich setze seine göttlichen Finanzierungswege frei in dem Namen Jesus, göttliche, übernatürliche Versorgung mit allem, was nötig ist, Herr. Herr, dass die entsprechenden Kontakte kommen, die entsprechenden Verbindungen kommen, dass alles in den richtigen Platz fällt, sodass es funktioniert. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Wie viel von euch glauben den Zusagen Gottes? Amen. Weißt du, dann lass uns jetzt einfach zusammen auch, ich gebe dir jetzt einfach die Gelegenheit, deinen Amen auch zu bekräftigen, indem du jetzt gibst, einfach indem du sein Reich an erste Stelle setzt, weil Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugetan werden. Also gebe ich dir jetzt an der Stelle die Gelegenheit, deinen Amen zu sprechen, auch durch dein Geben. Sei da natürlich völlig frei, du bist zu nichts gezwungen, sondern einfach, was du empfindest in deinem Herzen, das tust du. Du hast hier vor Ort zwei Möglichkeiten. Gott zeigt dir ja einen Betrag, frag einfach den Heiligen Geist, was er dir zeigt. Wenn du den Betrag nicht dabei hast, den er dir zeigt und den du geben möchtest, dann hast du eine Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl und du kannst die Verpflichtungserklärung nehmen, sie in zwei Teile teilen. Die eine Hälfte tust du in den Eimer rein, als Zeichen, dass du gegeben hast, füllst du aus. Die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause, schreibst den Betrag rein und die Kontonummer ist drauf und dann kannst du überweisen in den nächsten Tagen. Auch wenn du generell lieber überweist, weil du am Ende des Jahres eine Spendenbescheinigung willst, dann kannst du das auch machen. Wichtig ist nur, dass wir deine Adresse haben, sonst können wir keine Spendenbescheinigung zuschicken. Okay, also das ist die Verpflichtungserklärung und genauso kannst du natürlich in bar geben. Wir geben jetzt einfach die Eimer durch, du tust das, was er dir gezeigt hat und wenn du über Livestream zuschaust, werden die Infos eingeblendet. Du kannst per Überweisung auch geben, per IBAN direkt oder du kannst PayPal nutzen oder du kannst auf unsere Website gehen, auf den Spendenbutton und per Kreditkarte geben. Einfach tu das, was er dir zeigt, was seine Verheißungen sind. Ja und Amen in uns und durch uns. Durch ihn in uns oder in ihm durch uns, besser gesagt. Halleluja. Okay, preis den Herrn. Ihr Lieben, wir kriegen ja immer auch starke Wunderberichte, die uns zugeschickt werden. Deswegen, ich sage ja nochmal, wenn du heute was erlebt hast, auch übrigens die hier vorne Zeugnis gegeben haben, so stark. Wow, gib mir nochmal Jesus die Ehre für alle, die hier vorne Zeugnis gegeben haben. Schreib uns einfach trotzdem noch eine E-Mail an wunder@glorylife.de, sodass wir einfach auch andere weiter damit ermutigen können, weil da kommen so starke Sachen immer rein. Zum Beispiel hier haben wir das Zeugnis von jemand, eine Schwester Agnes und ihr Mann, sie hatten Corona. Gott versprach ihr durch verschiedene Quellen, sie zu heilen. Unter anderem durch die letzte Sonntagspredigt von Pastor Georg, die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das war vor ein paar Wochen. Noch am selben Tag, nämlich drei Tage nach Ausbruch der Krankheit, also nach Ausbruch von Corona, waren beide vollständig von jedem Symptom geheilt. Das ist wirklich ein Wunder. Und durch die Predigt erfuhr sie auch eine starke innere Veränderung. Als sie mir das heute berichtete, strahlte sie voller Herrlichkeit und wusste gar nicht, wohin mit all dieser Kraft und Energie. Ich zitiere, es ist kaum auszuhalten, so voll bin ich. Das ist stark. Halleluja. Preis den Herrn. Und aus derselben Gemeinde, das ist eine Gemeinde im Emsland, die auch im Geist mit uns verbunden sind, der Christian geht demnächst hin und predigt dort, ist stark, er schreibt hier auch, bei uns in der Gemeinde hatte ein Bruder schon seit 9 Monaten mit Krebs zu kämpfen und wir haben ihn die ganze Zeit über im Gebet getragen. Am Darm wurde er bereits operiert, aber der Krebs hat er auch in die Lunge gestreut. Das konnte man auf entsprechenden Bildern sehr gut sehen. Als er jetzt beim Lungenarzt war, wegen der nächsten OP, konnte dieser nicht nachvollziehen, warum Josef da ist. Seine Lunge wäre in perfektem Zustand. Preist den Herrn, die Tumore haben sich einfach aufgelöst. Ehre sei Jesus. Amen. Alle Ehre sei Jesus. Halleluja. Für diese wunderbaren Zeugnisse. Wir hätten noch mehr, aber das wird sonst zu lang. Halleluja. Ich wollte euch auch noch, alle die letzten Donnerstag live bei unserer Glory Life Schule da waren, wir haben ja die letzte Zeit mehr und mehr auch Aktivierung gemacht und letzten Donnerstag habe ich gesehen, sind einige sehr stark berührt worden hier live vor Ort durch die Worte, die weitergegeben wurden. Wir hatten füreinander Worte der Ermutigung weitergegeben, wir hatten Worte der Wertschätzung weitergegeben und so weiter. Wir haben verschiedene Aktivierungen gemacht, einige sind stark berührt worden. Sag mir einfach Bescheid, schreib mir einfach kurz eine E-Mail, wenn du da berührt worden bist, weil ich möchte das auch gerne weitergeben, einfach als Zeugnis für das, was Gott auch durch die Worte, die da freigesetzt wurden, in der Schule getan hat. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt segnen wir die Sammlung. Streckt eure Hände aus. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, dass deine Verheißungen in Jesus ja sind und in ihm durch uns. Amen. Und Herr, wir stellen uns auf deine Verheißungen, die wir proklamiert haben. Und wir sagen, jeder Einzelne, Herr, der in deinem Königreich lebt, Herr, steht unter deinem Ja, dass er in allem, alle Zeit, alle Genüge hat und überreiches zu jedem guten Werk, Herr. Und das setzen wir frei, das nehmen wir in Anspruch. In Jesu Namen, so ist es. Amen. Amen. Halleluja. Sag Amen. Ja, Amen wird schon wieder leiser hier. Nein, aufpassen. Nein, wirklich, ist ganz wichtig, auch nach diesem Gottesdienst, ist ganz wichtig, stell dich weiter auf die Verheißung Gottes. Was ich dir heute gesagt habe, ist ein Lebensstil. Ja? Ist ein Lebensstil, ein verheißungsorientierter Lebensstil. Ist immer du hast immer wieder neu die Entscheidung. Jeden Tag hast du neu die Entscheidung. Ich habe dir es deutlich gemacht an dem banalen Beispiel mit dem Wetter. Aber jeden Tag hast du die Entscheidung wieder neu. Glaubst du der schlechten Nachricht, die irgendjemand dir sagt, der schlechten Botschaft, den negativen? Oder lebst du verheißungsorientiert und setzt die Verheißung Gottes dagegen und nimmst die Verheißung Gottes und sagst damit dein Amen zur Verheißung Gottes? Amen. Also, Halleluja. Und jetzt weißt du auch, was das nächste Mal jemand sagt, wenn du über das Wetter jammert. Preist den Herrn. Okay. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt streck deine Hände aus. Das hier übrigens, was wir hier machen, für die, die es vielleicht noch nie gesehen haben, es kann ja sein, was wir hier machen, ist auch eine Verheißung in Anspruch nehmen. Ja? Diese Kleidungsstücke sind gemäß Apostelgeschichte 19,11 hier reingelegt worden, im Glauben an die Verheißung Gottes. Weil die Verheißung Gottes ist, dass sie die Kleidungsstücke und Tücher von Paulus nahmen und sie legten sie auf die Kranken und die Kranken wurden gesund, Dämonen fuhren aus und genau das glauben wir. Jesus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit und auch heute gibt es viele Menschen, die heute Morgen nicht hier sein können, weil sie zu krank vielleicht sind oder weil sie zu weit weg sind oder was auch immer der Grund ist, warum sie nicht hier sein können. Aber Gott schafft einen Kontaktpunkt über diese Kleidungsstücke und Tücher. Wenn du kein Kleidungsstück dabei hast, kannst du dir ein Tuch, da sind ja auch Tücher drin, kannst du dir ein Tuch hinterher am Büchertisch nehmen. Die sind hier drin, die sind auch mitgesegnet. Ja? Und dann kannst du die Verheißung Gottes nehmen. Ja, manche haben mich schon gefragt und gesagt, sind die dann besonders heilig oder was, die Kleidungsstücke? Nein, die sind nicht heilig, aber sie sind getränkt mit dem Glauben an die Verheißung Gottes. Amen. Wir glauben der Verheißung Gottes. Halleluja. Jetzt wird es langsam schwierig. Muss ich mal langsam so machen. Ja, Halleluja. Okay, streckt eure Hände aus. Halleluja. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Verheißung. Und deine Verheißung ist auch außer Raum und Zeit. Und selbst wenn Menschen heute Morgen nicht hier sein können, Herr. Herr, so wirkt deine heilende, wunderwirkende Kraft außer Raum und Zeit, Herr. Und Herr, wir nehmen gemäß Apostelgeschichte 19,11 diese Kleidungsstücke und Tücher. Wir segnen sie, Herr. Oh, wir sprechen die Kraft Gottes frei in ihnen jetzt, dass Kranke gesund werden, Dämonen ausfahren, Herr, Tote auferweckt werden, Menschen errettet werden, die dich noch nicht kennen. Umsonst haben wir es empfangen, umsonst geben wir es weiter und es überträgt sich durch diese Tücher und Kleidungsstücke, Herr. Danke, Jesus, für Übertragung deiner Kraft. Halleluja. Preis den Herrn. Oh, ich hatte jetzt so ein starkes Zeugnis gelesen von einer Frau aus der Ukraine, die in der Ukraine ihren Vater hat und der starke psychische Probleme hatte und sehr aggressiv war und Leute auch verletzt hat und so weiter. Und was sie gemacht hat, sie hat ein Tuch von hier genommen und hat es dem Vater unter das Kopfkissen genäht. Gell? Svetlana, du, von dir war es Zeugnis. Ja? Das unter das Kopfkissen genäht. Ja? Und seither hat sich die Situation völlig gedreht und er ist ruhig geworden. Ja? Eingenäht, ja genau, habe ich gesagt, sie hat es eingenäht. Und seither hat sich komplett gedreht und er ist ruhig geworden und verletzt keine Leute mehr und so weiter. Preist den Herrn. Amen. Das ist die Kraft Gottes. Das ist die Kraft der Verheißung. Die Kraft auf der Basis der Verheißung. Oh, ich spüre seine Kraft. Oh, ich glaube, du kannst gerade auch nochmal die Kraft ziehen. Komm, streck nochmal deine Hände aus. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Kraft, Herr, die uns füllt. Ja, du sagst es in deinem Wort. Du hast uns allen den Auftrag gegeben, Herr. Herr, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Sie werden Dämonen austreiben. Diese Zeichen werden ihnen folgen. Vater, in dem Namen Jesus, oh, setze ich deine Kraft frei heute Morgen in jeden Einzelnen hier im Raum, Herr. Oh, die Kraft von oben, Herr. Herr, die das Unmögliche möglich macht, Herr. In Jesu Namen, wo immer sie hingehen, Herr, deine Kraft folgt ihnen, Herr, und dieselben Zeichen und Wunder geschehen durch jeden Einzelnen in Jesu Namen, wo auch immer er oder sie hingeht. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Oh, da ist was runtergefallen. Halleluja. Oh, Multiplikation. Halleluja. Wie von euch glauben, dass die gleichen Dinge, die du heute hier bezeugt gesehen hast, sie passieren durch dich, wo auch immer du mit Sachen konfrontiert bist. Du hast ja heute gesehen, es ist durch dich passiert. Wir haben füreinander es freigesetzt. Die meisten Wunder sind passiert, als wir füreinander gebetet haben. Ich habe den meisten, bei denen heute das Wunder passiert ist, gar nicht persönlich die Hand aufgelegt. Halleluja. Das zeigt dir, dass du berufen bist und bevollmächtigt bist. Preis den Herrn. Lass uns nochmal aufstehen zum Schluss zusammen. Wir wollen noch eine Verheißung zusammen in Anspruch nehmen. Und diese Verheißung, ich habe sie schon kurz erwähnt, diese Verheißung ist für alle die, die heute Morgen hier sind oder vielleicht auch über Livestream zuschauen und du fühlst dich noch wie getrennt von diesem wunderbaren Gott. Du bist dir nicht sicher, du hast nicht diese Gewissheit in deinem Herzen, dass du ein Kind Gottes bist. Du hast nicht diese Gewissheit, dass dir vergeben ist. Vielleicht leidest du unter Verdammnisgedanken. Vielleicht sind da Dinge, die du in der Vergangenheit falsch gemacht hast und du kannst sie nicht loslassen oder du hast nicht diese Gewissheit, dass dir vergeben ist, dass Gott dir vergeben hat. Ja, oder du hast nicht diese Gewissheit, dass Gott dich angenommen hat, dass du dazugehörst, dass du ein Teil der Familie bist. Und du bist noch wie abgeschnitten von ihm, wie getrennt, weit entfernt. Vielleicht hast du ihn mal aufgenommen in deinem Herzen, aber irgendwie bist du wieder davon weggekommen. Oder Sünde ist dazwischen gekommen. Oder was auch immer es bewirkte, dass du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich glaube, wenn ich Epheser 2, 13 höre, da gibt es welche, die noch fern sind, dann glaube ich, dass ich zu denen gehöre. Aber ich sage dir etwas, heute Morgen möchte Jesus dich ganz nahe heranholen. Und das passiert, indem wir seine Verheißung in Anspruch nehmen. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun für jeden, der spürt in seinem Herzen, das brauche ich. Ich brauche wirklich dieses neue Leben. Ja, Jesus hat gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Wie werden wir von Neuem geboren? Das ist nicht ein Gefühl, das ist nicht eine bestimmte Handlung, sondern es geschieht, indem wir Amen sagen zur Verheißung Gottes. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Und deswegen, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ja, Pastor Georg, ich möchte gerne mit dir zusammen diese Verheißung in Anspruch nehmen. Ich möchte da nämlich für dich persönlich beten und mit dir persönlich beten. Und wenn du sagst, jawohl, ich möchte diese Verheißung jetzt zum Schluss in Anspruch nehmen, ich möchte nicht nach Hause gehen, ohne sie in Anspruch genommen zu haben, dann da, wo du bist, streck einfach ganz schnell deine Hand aus und sag, jawohl, hier bin ich, ich möchte das tun. Ja, Gott sieht deine Hand, Gott sieht deine Hand, Gott sieht deine Hand überall hier im Raum. Gehen die Hände hoch, halt deine Hand einfach ausgestreckt zu ihm. Wenn du über Livestream zuschaust, auch dort kannst du deine Hand strecken, auch wenn ich dich nicht sehe, aber es ist dein Zeichen einfach. Du sagst, jawohl, ich möchte wirklich diese Gewissheit. Ich möchte ein Kind Gottes sein. Ich möchte nahe sein. Ich möchte in diese Beziehung eintreten, die er mir anbietet. Er hat vor 2000 Jahren sein Ja zu dir gesagt. Jetzt sagst du dein Amen dazu. Halleluja. Und jeder Einzelne, der hier im Raum ist und der seine Hand gehoben hat, ich möchte gerne jetzt mit dir und für dich persönlich beten. Und wir wollen es zusammen festmachen. Genau wie wir es vorher für die Heilung gemacht haben, wollen wir zusammen ein Bekenntnis sprechen und zusammen ein Gebet sprechen und es dann gemeinsam in Anspruch nehmen, dass wir dieses neue Leben empfangen. Und deswegen aber, wenn dich das betrifft, komm einfach ganz schnell hier zu mir nach vorne, weil ich möchte dann auch kurz die Hand auflegen. Kommt einfach ganz schnell hier nach vorne, alle aus den Reihen raus, rechts, links, die eure Hand gehoben haben, ganz schnell. Kommt einfach nach vorne. Wir geben ihm einen kräftigen Applaus. Halleluja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Da war noch mehr. Kommt einfach nach vorne. Vielleicht könnt ihr genau eine Reihe machen, sodass ich dann auch besser jedem die Hand auflegen kann. Genau, super. Einfach, was die Ordner, wie die Ordner euch stellen. Halleluja. Herzlich willkommen. Super. Preis den Herrn, ist noch jemand da, der seine Hand gehoben hat und sich vielleicht noch nicht getraut hat, nach vorne zu kommen? Wir wollen das jetzt zusammen festmachen. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Ja, super. Halleluja. Wunderbar. Herzlich willkommen. Halleluja. Herzlich willkommen nochmal. Wir hatten schon. Halleluja. Okay. Okay, lasst uns einfach gemeinsam unsere Augen schließen und lasst uns jetzt die Verheißung Gottes in Anspruch nehmen. Das ist das Erste. Weil das Wort Gottes sagt, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und wenn wir mit unserem Mund bekennen, dass er der Herr ist, dann werden wir errettet. Und deswegen sprich mir einfach folgendes Gebet nach. Und du am Platz, du kannst es auch mit nachsprechen, einfach zur Unterstützung. Aber ganz besonders die hier vorne, sprecht einfach laut dieses Gebet nach. Sag, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist, weil du mich nicht alleine lassen wolltest, weil du mich in Verbindung zu Gott bringen wolltest. Ich war getrennt von dir. Ich war getrennt von Gott. Aber du bist gekommen. Du hast meine Sünde am Kreuz getragen, damit ich freien Zugang haben kann in die Gemeinschaft mit meinem himmlischen Vater. Vater im Himmel, ich komme heute Morgen zu dir. Ich bitte dich um Vergebung für alle meine Schuld und Sünde, für alles, was ich falsch gemacht habe. Und ich stelle mich auf dein Wort. Wenn ich meine Sünde bekenne, dann bist du treu und gerecht. Und du vergibst mir die Sünde und du reinigst mich von aller Ungerechtigkeit. Danke, Jesus, dass du mich gerade jetzt reinigst durch dein Blut, dass du mich neu machst, dass du mich wäschst, dass ich aus dem Geist von neuem geboren werde. Ich empfange dich, Jesus, als den Herrn meines Lebens. Fülle mich jetzt mit deinem Geist. Mach du mein Leben neu. Heiliger Geist, ich lade dich ein. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und in dem Namen Jesus spreche ich jedem Einzelnen von euch zu. Spreche euch zu, euch ist vergeben. Was auch immer ihr gemacht habt, euch ist vergeben. Da gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das Blut Jesu hat euch gereinigt. Ihr könnt es loslassen, ihr könnt es abgeben. Er hat euch gereinigt durch das Blut Jesu Christi.